AW Full Gear liegt hinter uns und man könnte es mit einem neuen Sportwagen vergleichen. Alles lief reibungslos, unproblematisch, es hat echt viel Spaß gemacht, doch es gab auch nichts Unvorhersehbares. Auch im Vorlauf waren die Weeklies weniger Dynamite, sondern eher Platzpatrone. Beim Pay-Per-View lief alles nach Plan, fast schon ein bisschen zu sehr, außer beim Main Event. Der wirkte wie ein klassisches Roman Reigns Match, genauso wie ich es nicht wollte. Danach wurde es chaotisch, wie ein ausgenocktes Möbelstück mit einer Bewerbung von Darby Allin in Monaco Formel 1 fahren zu dürfen. Big Boom AJ zeigt, dass TikToker sein durchaus ein Beruf ist, denn als Promi schlägt er den Vollzeit-Wrestler Cutie Marshall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wirkte für mich alles ein wenig geskriptet. Dem sollte man vielleicht mal nachgehen. Bei Mercedes Moné und Camille deutet sich eine originelle Storyline zwischen bösem kleinen Heel und unterdrücktem Big Man an, wie bei Christian Cage und Killswitch, oder Adam Cole und Wardlow, oder MJF und Wardlow, oder Chris Jericho und Big Bill. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Über The Acclaimed gibt es ähnlich viele Trennungsgerüchte wie bei Thomas Müller. Roderick ist zwar next strong, aber im Gegensatz zu Neil oder Lance nicht ganz so armstrong. Mariah May schafft sich ohne Grund einen neuen Feind. Daniel Garcia ist nach dem Bock neuer Champion, sowie der HSV 1979. Und das Hurt Syndicate liefert wrestlerisch besser ab als musikalisch. We hurt people. Das möchten wir aber nicht machen. Es ist Thanksgiving, wir bitten unsere Podcast-Familie und Wrestling-Freunde zu Tisch, gehen jetzt über einen akustischen Weihnachtsmarkt rein in die Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Full Gear liegt hinter uns und damit ein Review-Podcast vor uns. Auch heute verzichten wir größtenteils auf News und die Weeklies der letzten Woche, bei denen ohnehin nicht sonderlich viel passiert ist. Wir bewerten also ein bisschen die Matches, reflektieren unsere Vorhersagen und blicken natürlich damit dann auch in Richtung World's End. Das alles mache ich heute mit dem größten Babyface der Podcast-Welt. Er hat mehr virale Hashtags als jeder andere von uns, nämlich einen. Er hat unseren Pay-Per-View-Bericht geschrieben, doch das reicht ihm nicht. Jetzt muss er auch noch darüber sprechen. Ich begrüße unseren David. Hast du dich von Samstagnacht erholen können? Ja, ich habe viel geschlafen. Erstmal großes Kompliment für diesen 12-minütigen Intro-Text. Ja, ich will gar nicht wissen, wahrscheinlich hast du direkt Sonntag um 6 Uhr angefangen, den vorzubereiten. Bitte? Ungefähr vor einer Stunde. Ah, okay, na gut. Ich freue mich hier zu sein. Ist jetzt doch ein bisschen was her und ich habe gedacht, ja, die Show habe ich live gesehen. Ja, nicht als alle anderen, du hast sie auch live gesehen, aber ich meine, dann ist man ja quasi prädestiniert dafür, diesen Podcast zu machen. Ganz genau. Also wie du gerade schon gesagt hast, wir haben es gemeinsam geschaut, live. Deswegen kennen wir natürlich unsere Eindrücke schon ein wenig voneinander, haben natürlich jetzt noch nicht ausführlich drüber gesprochen. An der Stelle jetzt auch nochmal Grüße an unseren Fake-Julian, der mit uns geguckt hat. Aber ihr kennt das praktisch oder an alle, die noch nicht länger Teil dieses Podcasts sind. Wir werden jetzt einfach chronologisch durch die Pay-Per-View-Card gehen. Wir beginnen natürlich mit der Pre-Show. Da waren dann sogar noch zwei unangekündigte Matches drin. Eins in der Main-Show wussten wir letzte Woche auch noch nichts von, also zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme. Dementsprechend konnten wir halt natürlich vorher nichts über diese drei Matches sagen. Dadurch, dass unser David natürlich auch bei der Pre-Show nicht dabei war, soll er dann natürlich dann auch bei jedem Match die Gelegenheit bekommen, auch nochmal über den Aufbau ein bisschen zu sprechen und das zu bewerten. Bevor wir jetzt aber praktisch mit der Pre-Show oder mit dem Pay-Per-View als solches anfangen, wie hast du so die Wochen vor Full Gear noch mitbekommen? Wie war deine Vorfreude? Wie hast du also im Vorhinein auf den Pay-Per-View geblickt? Ja, es ist so, also ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es hatte sich schon so ein bisschen so angedeutet, was es dann so ein bisschen auch wurde, finde ich, so ein bisschen so ein Übergangs-Pay-Per-View. Und sie waren die Wochen davor meines Erachtens halt auch so, du hast halt Moxley und seine Death Riders, wie sie ja inzwischen heißen. Um das strickt sich sehr viel des Geschehens so. Und alles andere ist gefühlt zumindest im besten Fall, sagen wir einfach noch im Aufbau. Oder halt, wenn man böse sein will, so ein bisschen zufällig zusammengewürfelt. Irgendwo dazwischen liegt dann wahrscheinlich die Wahrheit. Ja, also ich freue mich immer auf AEW Pay-Per-Views, weil sie einfach grundsätzlich gut sind, von der Matchqualität her und so weiter. Aber es gab natürlich schon Pay-Per-Views, die insgesamt besser aufgebaut waren, wo man dann vielleicht auch aufgrund der Storylines mehr Bock hatte auf die einzelnen Matches, als es hier der Fall war. Ich glaube, da würde ich sehr mitgehen. Ich denke, das werde ich auch letzte Woche in der Preview einigermaßen auch so schon ähnlich gesagt haben. Aber gehen wir mal Match für Match rein. Das erste Pre-Show-Match war eines, was halt vorher nicht angekündigt war, was jetzt auch vorher nicht die riesige Storyline bekommen hat, wie es natürlich auch bei einer Pre-Show einigermaßen angebracht ist. NRJ gewinnt gegen Deonna Purrazzo nach einem Einroller. Das Match war dann auch, meine ich, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, das kürzeste des gesamten Abends, nur etwas mehr als 7 Minuten. Dementsprechend ist es wahrscheinlich rein qualitativ, also rein von der wrestlerischen Komponente, schwierig zu bewerten. Es war, wie gesagt, relativ kurz. Es wurde durch einen Einroller beendet. Da ist da wahrscheinlich nicht so viel drin gewesen, worüber man jetzt lang und breit sprechen könnte. Interessant ist aber wahrscheinlich zumindest sagen zu können, dass man mit NRJ jetzt doch vielleicht etwas vorhat. Nachdem sie jetzt aus Japan zurückkam, dann gegen Mariah May verloren hatte, hätte man sie ja genauso gut wieder in die Bedeutungslosigkeit schicken können, so wie die eine oder andere frühere Contenderin um einen Titel. Aber hier bekommt sie zumindest einen Pay-Per-View-Sieg. Ja, mit Purrazzo hat man ja auch nicht so wahnsinnig viel vor, auch wenn sie da jetzt dieses Wahnsinn-Stable mit Taya Valkyrie hat. Ja, ich denke, mit NRJ, da hat man ja zumindest ein bisschen so die Geschichte aufgefasst, dass sie dann aus Japan zurückkam und ja, da neue Erfahrungen gesammelt hat und blablabla. Also ja, irgendwas wird da in die Richtung bestimmt gehen, deswegen ja, nicht ganz unlogische Siegerin, denke ich. Gut, dann springen wir direkt mal schon zum zweiten Pre-Show-Match. Also, wie gesagt, beim ersten war wirklich nicht viel zu holen. Das zweite war zumindest rein qualitativ schon mal besser anzusehen. Four-Way-Match, Buddy Matthews gewinnt gegen Dante Martin, The Beast Mortos und Commander. Ansetzung war natürlich hier auch wieder relativ willkürlich, aber halt auch irgendwo ein ziemlich ideales Pre-Show-Match, also 4 Leute, die im Ring wirklich stark sind, bisschen die Fans oder Zuschauer halt dann in der Arena anheizen können. Gab auch einige wirklich gute Aktionen, aber der Sieger wird wohl hier wahrscheinlich auch relativ egal sein, oder? Ja, andersrum habe ich mich gefreut. Ich habe halt gedacht, man gibt The Beast Mortos den Sieg, den man ja so ein bisschen pusht, mit dem man ja sicherlich auch ein bisschen was vorhat, aber Buddy Matthews gewann das Match ja dann. Ja, also hat mich gefreut, House of Black zumindest wieder ein bisschen prominenter eingesetzt derzeit. Ja, mal gucken, wie lange, das ist ja bei denen immer so ein bisschen auf und ab, aber bei den dreien freue ich mich eigentlich immer, wenn es da einen Sieg mal gibt und deswegen, ja, war das für mich so der schönste Sieger, den es hier geben konnte. Gehe ich auf jeden Fall auch mit, bezüglich Continental Classic Tournament. Hätte man da vielleicht jetzt auch einen anderen Sieger wählen können? Einer der 4 ist ja jetzt am Ende im Turnier gelandet. Also Beast Mortos, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Einige von euch werden es wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, wer im Turnier drin steht. Darüber werden wir am Ende auch nochmal kurz sprechen. Da wäre es vielleicht natürlich auch eine Überlegung gewesen, ihm den Sieg zu geben, dass er halt mit ein bisschen Rückenwind in ein Turnier geht, was er ja sehr wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, nicht gewinnen wird. Die anderen 3 sind ja dann ja auch so eher Stable Guys, die jetzt auch alleine nicht so unfassbar präsent in den Shows sind. Deswegen hätte man da vielleicht wem anders auch den Sieg geben können. Aber ansonsten gehe ich bei der Bewertung von Buddy Matthews auf jeden Fall mit. Man hätte halt auch gucken, also das sind ja so einfache Geschichten. So, du weißt, dass das Continental Classic kommt. Ich hoffe ja einfach mal, dass da auch ungefähr feststand, wer teilnimmt. Warum mache ich da nicht einfach einen Qualifier raus? Weißt du, kündige es an und dann, ne? Also dann schalten vielleicht nochmal ein paar Leute mehr ein, weil es ist da eine gewisse, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, sportliche Relevanz drin. So, das sind ja so ganz einfache Sachen, wie ich ja auch ein Pre-Show-Match einfach nur mal ein bisschen interessanter machen kann, als zu sagen, ich klatsche da 4 Leute rein, die alle gerade eigentlich nichts zu tun haben. Ganz genau. Also sonst wäre ja noch andere Möglichkeit gewesen, einfach Pre-Show-Matches so Pseudo-Number-One-Contender-Matches draus zu machen, wo du dann einfach einen Aufbau für Dynamite hast mit einer Person, die dann von mir aus auch direkt verlieren kann. Das ist ja alles kein Problem, aber ja, darüber hatte ich vorher gar nicht nachgedacht, aber es wäre natürlich auch ein guter Punkt gewesen, da einfach ein Quali-Match draus zu machen, obwohl, wie du gesagt hast, hoffentlich ja schon zu dem Zeitpunkt feststand, wer in das Turnier reinkommt und wer nicht. Kommen wir dann zum dritten Pre-Show-Match. Das einzige von den dreien, was angekündigt war. Bevor wir vielleicht zum Match an sich kommen, hier haben wir ja drei TikTok-Bommies, nenne ich es jetzt mal. Alle haben irgendwie ein paar Millionen Follower. Ich weiß nicht, ob das im Jahr 2024 sonderlich viel ist oder nicht, wie gesagt. Oder beziehungsweise wie ich letzte Woche im Podcast schon meinte, ich bin, keine Ahnung, bin nicht auf TikTok, ich kenne die drei Leute nicht. Ich denke mal, dir wird es da ähnlich gegangen sein, dass du auch in den letzten Wochen die Ehre hattest, beispielsweise den Rizzler kennenzulernen. Gut, also davon bin ich jetzt, also dann war ich ja richtig in der Annahme. Also zum Match Big Boom AJ mit Big Justice an seiner Seite, der, meine ich, sein Sohn ist, wenn ich es jetzt richtig verstanden hatte. Ich glaube auch, ja. Gewinnt gegen Cutie Marshall. Der Special Timekeeper war der Rizzler, der dann aber auch noch Big Show, beziehungsweise halt Paul White als persönlichen Bodyguard hatte. Der Rizzler war natürlich auch wahnsinnig überzeugend. Mir ist gerade noch, also wenn ich das Wortspiel noch bringen darf, der Rizzler hat sich wahrscheinlich in diesem Match mehr selbst angefasst als ein durchschnittlicher 14-Jähriger mit Internetzugang. Aber das ist vielleicht auch etwas, was er ins Intro gehört hätte. die Pops waren aber definitiv da. Also das, da kann man ja nichts gegen sagen. Also man hat ja gehört, dass ein Rizzler beispielsweise bei seinem Einzug mehr Zuschauerreaktionen geholt hat als der ein oder andere, der auf der Maincard stand. Und Wrestling soll am Ende ja auch nichts anderes machen als unterhalten. Also irgendwo ist ja die Daseinsberechtigung für dieses Match dann da gewesen. Wie hast du es denn wahrgenommen, dieses fast schon WWE-eske Pay-Per-View-Match? Ja, eigentlich sind wir da beim guten Punkt. Was mich bei WWE halt oft stört, ist so irgendwie, also für mich geht da so ein bisschen, ja, ich meine, du hast es ja in die Pre-Show gepackt, man will jetzt nicht überkritisch sein, so. Ich denke mir halt, du hast halt eine Darstellung von einer Sportart, wo du Leute darstellst, irgendwie, die ja über Jahre täglich trainieren und jeden Tag im Fitnessstudio sind, blablabla. Und dann verliert halt ein Cutie Marshall gegen irgendeinen TikTok-Star, der schon mal im Ring stand. Ja, aber irgendwie unterwandert das für mich immer so viel von der ganzen Erzählung, die du da eigentlich hast. Und ich persönlich habe da einfach ein Problem mit, weswegen mir das Match überhaupt nicht gefallen hat. Warum der Rizzler auch nur drei Leute folgen, habe ich auch nicht verstanden. Also der hat sich einfach in bester Wiki-Manier überall durchs Gesicht gerieben, aber dann keine Idee gehabt. Also nee, das ist überhaupt nicht meine Welt. TikTok ist nicht meine Welt. So Leute in eine Wrestling-Show zu packen, ist einfach überhaupt nicht meins. Und ich war einfach nur froh, als es dann vorbei war. Ich glaube, wir sind inhaltlich nah beieinander, auch wenn du es ein bisschen härter verpackt hast als ich. Ich glaube, das Match war an sich irgendwo noch in der Nähe von okay. Also man hat zumindest gemerkt, dass jetzt ein Big Boom AJ nicht das allererste Mal im Ring stand, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. Der Eingriff von Aaron Solo war dann vielleicht noch ein bisschen zu drüber. Der Spear von Big Justice, da hat man dann vielleicht dann doch eher gemerkt, dass der Junge noch weniger Wrestling-Erfahrung hat. Aber da ist halt dann natürlich jetzt auch die Frage, ob das jetzt einfach so ein einmaliges Ding war. Man hat ja zumindest lesen können, dass ein Tony Khan sehr viel Marketing-Technisches und Promotion-Technisches von Big Boom AJ noch lernen konnte. Big Boom AJ hat auch gesagt, dass er sich über weitere Matches natürlich freuen würde. Aber ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, muss vielleicht halt dann nicht doch nochmal sein. Also ein Pre-Show-Match, okay, aber mehr vielleicht eher schwierig. Ja, meinetwegen bei Rampage jetzt noch, die gibt es ja noch ein paar Wochen. Aber, nee, sonst wirklich. Also ich brauch's nicht. Und ich meine lieber Big Boom AJ und seinen Sohn als den Rizzler, aber nee, das muss halt wirklich nicht sein. Okay, dann gehen wir mal direkt in das wirklich Wrestling-Relevante von Samstagabend rein, also die Main-Show. Keine TikToker mehr. Die Matches waren fast alle angekündigt und die Matches waren auch fast alle gut. Vielleicht sogar fast alle sehr gut. Das erste Match des Abends war dann unser AEW Tag Team Championship Match. Private Party gewinnt gegen die Outrunners, gegen House of Black und gegen Acclaimed. Ich hatte es vorher ja schon gesagt, also vor Full Gear im Preview-Podcast für mich eher eine ungünstige Ansetzung für Private Party als Team, was eher ja, unerwartet Champion wurde, was auch lange Zeit in der Under- bis Midcard gesteckt hat, hätte ich halt gesagt, sie brauchen ein bisschen mehr Dominanz in ihrer Regentschaft. Jetzt ist ein Four-Way-Match nicht so dankbar, um Dominanz zu zeigen, besonders weil er auch einer der Schlüsselmomente des Matches der Punkt war, als Anthony Bowens das Match ja eigentlich in einem Roll-Up gewonnen hatte, aber er halt dann nicht mehr der aktive Part im Ring war, weil dann Max Caster mit ihm schon getaggt hatte, ohne dass er es mitbekommen hatte. So viel auch in puncto ja, Kommunikationsschwierigkeiten von Acclaimed. Finde ich alles ein bisschen schwierig aus Sicht von Private Party. Hast du es positiver wahrgenommen? Nö, habe ich nicht, aber ich weiß nicht. Private Party, ich weiß gar nicht, ob ich glaube nicht, dass ich schon mal hier dabei war, seit Private Party Champion ist. Und ich muss sagen, die geben mir halt so gar nichts. Deswegen habe ich das auch nicht so als wichtig erachtet. Aber man muss schon sagen, über dem ganzen Match schwebte eigentlich meines Erachtens ausschließlich, du hast gesagt, die Kommunikationsschwierigkeiten der Acclaimed. Also Cast hat sich feiern lassen, ich weiß gar nicht, wie oft. Also Bones hat, glaube ich, öfter Max geschrien als Roderick Strong in seinen Promos gegen MJF. Also, da sind wir auch wieder, das zieht sich alles so ein bisschen. So, die beiden stehen ja jetzt auch schon seit, keine Ahnung, wie lange vor einer Trennung. Weiß ich nicht. Also das war eigentlich das, was so das ganze Match überlagert hat, und am Ende hat Private Party auch davon profitiert und Caster dann pinnen können. Aber was ich halt aus dem Match mitnehme, ist halt wirklich, okay, mit Acclaimed ist es bald vorbei. Die anderen drei Teams waren auch da und Private Party hat ihre Titel noch. Das ist so das, was ich mitnehme. Wie gesagt, ich persönlich finde Private Party noch relativ blass. Ich gebe dir aber recht, so klar, wenn ich mit denen was machen will, muss ich sie jetzt als Champion auch auf eine gewisse Art und Weise darstellen, dass sie halt auch ein gewisses Profil einfach mal bekommen und nicht einfach nur Shots rufen bei ihrem Einzug. So, das ist eigentlich ja das Einzige, was sie so ein bisschen ausmacht. Ja, also bei der Bewertung von Private Party bin ich halt auch noch ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ist es halt ein Versuch, ein langjähriges Tag-Team mal so ein bisschen auf die nächste Stufe zu bringen. Da wird es jetzt wahrscheinlich wieder irgendeine neue Storyline geben Richtung World's End. Da deutet sich für mich jetzt aber noch nicht so wirklich was an. Aber der Punkto Acclaimed ist wahrscheinlich nicht uninteressant, um darüber nochmal kurz zu sprechen. Also wie du ja schon gesagt hast, seit Monaten wird das irgendwie angedeutet. Jetzt war es hier wieder gefühlt kurz davor. Das ist natürlich jetzt wieder ein sehr Tony Khan-Booking, das halt ewig aufzubauen. Jetzt ist halt die Frage, wann es irgendwann zu dem Split kommt. Die Frage ist halt aber natürlich, was würde dieser Split dann bedeuten, der ja mittlerweile wahrscheinlich kaum noch zu verhindern ist. Also wir haben Max Caster, der im Ring okay ist und natürlich besonders auch durch seine Raps im Einzug halt immer sehr viel Aufmerksamkeit generiert. Ist halt die Frage, was macht man mit dem Einzelnen? Genauso ein Anthony Bowens, der vielleicht ein bisschen blasser ist vom Charisma, aber dafür halt im Ring der Bessere. Also hart hätte ich gesagt, derjenige, der von denen halt dann zum Heel wird, wird halt ein Stable Guy im Sinne von, keine Ahnung, Don Callis Family oder Chris Jericho Stable, wie es auch immer dann aussehen wird. Und der andere ist halt dann wahrscheinlich ein Mid-Card-Face, wie gefühlt alle, die bei der Conglomeration gelandet sind. Also die irgendwie nichts Größeres versprechen, aber prominent genug sind, um irgendwie Teil der Shows zu sein. Weil sonst weiß ich nicht, was man mit denen groß machen könnte. Oder siehst du das anders? Nö. Und da reden wir halt auch wieder von AW, von einem Kader, der halt wirklich immens groß ist. Und wo ich auch bei beiden jetzt nicht unbedingt den Mehrwert sehe für die Singles Division so. Aber ich muss auch sagen, die haben inzwischen halt auch nicht mehr so den Mehrwert für die Tag Team Division. So, ja, die Caster Raps sind nicht schlecht, aber die haben sich halt auch abgenutzt über die Zeit. So, sie hatten ihren großen Höhepunkt mit dem Titelgewinn. Und seitdem sind sie halt da. So, du kannst sie immer bringen. Und ich glaube, in der Halle, wir waren ja auch da, so Oh Scissor Me Daddy so ein bisschen mitzuchanten, ist dann halt auch ganz lustig und bringt Stimmung. Aber das sind dann halt Leute, die dann in der Pre-Show landen. Und das sehe ich als Singles-Wrestler, würde es mich überraschen, wenn sie da groß drüber hinauskommen werden, wenn sie überhaupt noch auf der Pre-Show landen, auf der Pre-Show-Card landen. Ja, wie gesagt, für mich sind es halt dann, sie sind ja jetzt schon Tag-Team-Guys und als Anführungszeichen Singles-Wrestler werden sie für mich dann halt auch wieder gefühlt mehr Stable-Guys als jemand, der sich irgendwie alleine halten kann. Mhm. Vielleicht noch zum Match an sich. War gut, hätte gesagt, erwartbar gut. Also ich habe ja auch schon im Podcast davor gesagt, ich mag Four-Way-Tag-Team-Matches, weil es meistens immer viel Tempo hat, auch wenn es natürlich kein 5-Sterne-Wrestling-Klassiker wird. Ich glaube, das war es jetzt in dem Fall auch nicht. Aber für ein erstes Match, um in die Show reinzukommen, wahrscheinlich ganz nett. Besonders so die Gegenüberstellung von Outrunners und House of Black war unterhaltsam. Uns ist es ja auch bei den Einzügen, als wir geguckt haben, aufgefallen. Also wie seltsam es wirkt, wenn du halt einmal die Goth-Gruppierung hast und dahinter kommen halt dann die 80er-Jahre Gute-Laune-Wrestler. Mhm. Das fand ich aber auch im Match dann, also im Ring, ganz schön anzusehen. Bei den Outrunners beispielsweise, die haben jetzt natürlich ihren Hype, sind wahnsinnig beliebt gerade, kommen gut an, ziehen richtig gute Reaktionen. Da wäre wahrscheinlich jetzt aber eine Sache von, den müsste man im Idealfall jetzt so langsam die Titel geben oder danach gar nicht mehr. Ja, vielleicht wäre das, aber ich meine, ist halt auch ein Face-Team. Ist dann irgendwie, keine Ahnung, wäre es ein bisschen merkwürdig, das halt für World's End aufzuziehen. Aber klar, du kannst ja einfach nochmal so ein Number-One-Contender-Tournament oder, ne, also so, weiß ich nicht, 4 Teams, die dann, ne, jeweils in einem Match gegeneinander antreten, dann nochmal ein Finale und da setzen die sich halt durch oder so, muss ja auch nicht immer die krasseste aller Fäden sein. Ja. Wer weiß, aber ich gebe dir recht, so, das ist ja bei diesen Teams, die dann diesen Hype haben, das war ja bei Acclaimed genauso, ich glaube, da hatte man den Moment ja auch schon verpasst, damals so ein bisschen, da den Call zu machen, als sie ja krass over waren und danach war es immer noch ein sehr guter Pop, aber so, ja, gerade bei diesen Teams muss man ein bisschen aufpassen, dass man halt da die Welle richtig reitet, sonst hast du Flaute. Genau, und so ein Team wie Outrunners, was halt so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist, kann halt natürlich auch schnell wieder ins Nichts zurückgehen. Dann gehen wir mal Richtung zweites Match. Dazwischen gab es noch ein Backstage-Segment, also halt ein Interview-Segment zwischen Orange Cassidy und ich meine, es war Lexi Nair als Dame, die es geführt hat. Ja. Da kam jetzt aber nicht mehr viel Neues dabei. Ich weiß nicht, ob du jetzt darüber noch sprechen möchtest, sonst würde ich direkt zum zweiten Match übergehen. Nö, nee, geh mal weiter. Er hat halt so eine typische, ja, Private Party steht für AEW und ich auch und heute Abend werden wir alle Titel halten, lieber Blub. Okay, sehr schön zusammengefasst. Danke. Zweites Match, Singles Match, MJF gewinnt gegen Roderick Strong via Submission im Salt of the Earth. Das Match an sich war für mich das erste, bei dem ich mir vielleicht so ein bisschen mehr Big-Time-Feeling, Würze, Aufregung, nennt es wie ihr möchtet, gewünscht hätte. Wo ich auch fast ein bisschen überrascht war, als es dann zu Ende ging. Also wenn unser lieber Herr David die Zeit richtig gestoppt hat, reden wir über ungefähr 13,5 Minuten. Ist natürlich nicht wenig, aber es kam mir irgendwie so vor, als hätte da ein bisschen mehr noch passieren müssen. Ansonsten hätte ich gesagt, das Match war ganz gut, aber halt es wirkte für mich zu sehr wie ein Dynamite-Match, als dass ich da irgendwie emotional mehr investiert war. Ja, also das Problem ist halt, dass der Sieger ja klar war. Also eine Fehde zwischen MJF und Adam Cole endet nicht damit, dass MJF gegen Roderick Strong verliert. So, ja, also das ist ja schon mal ganz klar. So, und ich will, also das hättest du bestimmt gleich noch gesagt, aber danach kam Adam Cole ja raus. So, warum kommt der nicht im Match raus? So, warum gibt's da nicht irgendwie so, ich weiß, Eingriff und so, aber muss ja gar kein Eingriff sein. Sondern dass er einfach dann zwischendurch dazukommt und nach dem Rechten sieht. Vielleicht hat MJF dann schon 2 unfaire Aktionen gebracht oder irgendwas. Das wäre ja alles interessanter gewesen, weil es war einfach von vornherein klar, wer dieses Match gewinnt. Und deswegen war es vielleicht auch das langweiligste Match. Gar nicht, weil es qualitativ schlecht war, sondern weil einfach sonnenklar war, wer dieses Match gewinnen wird. So. Genau, du hast ja gerade schon angesprochen mit Adam Cole. Kyle O'Reilly kam danach ja auch noch. Hm. Die hatten dann eine kleine Meinungsverschiedenheit im Ring. O'Reilly hat dann halt noch Cole zu Boden geschubst. Und genau das, wie du es ja gerade schon gesagt hast, hätte man ja theoretisch auch irgendwie im Match bringen können, was dann zum Finish geführt hätte. Also, dass MJF der Dominantere ist und Adam Cole steht am Ring. Von mir aus steht Kyle O'Reilly von Anfang an auch schon am Ring oder kommt während des Matches dazu. Und dann hast du von mir aus die Meinungsverschiedenheit zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly und das führt dann dazu, dass MJF das Ding gewinnt. Und dann kann man das immer noch genauso weitererzählen, dass halt Kyle O'Reilly in Adam Cole den Grund sieht, dass jetzt Roderick Strong dieses Match verloren hat, beziehungsweise das, was ja danach passiert ist, also dass der Arm von Roderick Strong im Stuhl gelandet ist und MJF hat da draufgetreten ist. wird wahrscheinlich jetzt dazu genutzt, um halt dann weiter zu erzählen, dass halt Adam Cole seine Freunde benutzt, um sie halt als Kanonenfutter zu verwenden, womit Kyle O'Reilly wahrscheinlich dann nicht einverstanden ist. Also so hätte ich jetzt das, was danach passiert ist, verstanden. Was natürlich jetzt auch zur Frage führt, was sie mit der Storyline halt danach jetzt machen wollen. Weil eigentlich gibt es ja keinen Grund, das weiterzuerzählen. Also MJF hat gesagt, Adam Cole kann das Match haben. Wenn er diese drei Matches gewinnt, hat er nicht geschafft. MJF gewinnt gegen Roderick Strong. Erneut kein Grund, warum es jetzt da noch ein nächstes Match geben sollte. Dazu wird jetzt hier der Streit zwischen Adam Cole und Kyle O'Reilly weitererzählt oder vielleicht auch damit begonnen zu erzählen. Das ist halt die Frage, wo man den Startpunkt sieht. Wo will man jetzt damit auch in Richtung World's End hin? Also Cole gegen O'Reilly oder jetzt erstmal nochmal Cole gegen MJF und dann gegen O'Reilly? Oder ich verstehe, also diese Storyline hat eh nicht so viel Sinn ergeben in den letzten Wochen und Monaten. Deswegen bin ich jetzt umso verwirrter, wo man jetzt damit hin möchte, weil eigentlich fehlt ja noch MJF gegen Adam Cole. Du kannst eigentlich nichts anderes machen, außer Adam Cole gegen MJF, meines Erachtens. Also erstens wirst du MJF einsetzen wollen bei World's End. In welche Fehde packst du den jetzt in den nächsten, was sind es, 5 Wochen, glaube ich, ne? Ist die letzte Dezember. Ja, in den nächsten 5 Wochen. MJF, ich weiß gar nicht, ob der noch weiter dreht und der wieder nur über Video-Segmente dann verfügbar ist oder was. Aber in 5 Wochen, klar, kannst du eine neue Fehde aufbauen, aber so, du musst doch jetzt eigentlich, das ist jetzt ein Jahr her, oder über ein Jahr her, ich weiß es, ungefähr ein Jahr her, dass die Verletzungen jetzt waren und du sagst schon, die Storyline ergibt halt eh nicht so wahnsinnig viel Sinn, so, dann musst du sie jetzt zu Ende führen. Ich weiß nicht, was man mit O'Reilly macht. So, O'Reilly, ich weiß nicht, ob er Adam Cole davor warnen will, also er hat ja auch, glaube ich, bei der Dynamite auch gesagt, MJF ist hier doch eh mal 3 Schritte voraus, lass es doch einfach sein. Was jetzt genau der Sinn dahinter ist, keine Ahnung. Da wird es auf jeden Fall noch Auseinandersetzungen geben. Vielleicht zieht man das auch einfach bis World's End. Vielleicht ist dann O'Reilly nachher auch mit Schuld daran, dass Cole gegen MJF verliert. Aber alles andere außer MJF gegen Adam Cole würde mich sehr überraschen. Vielleicht auch, ja, ich weiß nicht, enttäuschen. Ich freue mich eh nicht so sehr auf das Match, aber zumindest wäre diese Storyline dann vorbei, die einfach super forciert ist, weil man halt vor über einem Jahr da sehr viel reingesteckt hat und jetzt wahrscheinlich sagt, so, die Story möchte ich jetzt halt in Anführungsstrichen vernünftig beenden, auch wenn der Zug dafür ja zumindest, ja, meines Erachtens abgefahren ist. Ja, vor allem, weil die beiden ja auch schon Matches gegeneinander hatten. Also, das Ganze ist ja erst damit wirklich gestartet, dass sie ja vor All-In 23 ein Match hatten, was dann ja unschieden, also Time Limit Draw geendet ist. Dann hatten sie ja ihr Main Event bei All-In 2023. So dass wir ja auch schon die großen Matches von den beiden gegeneinander gesehen haben, weswegen ich da jetzt eh nochmal etwas weniger Vorfreude drauf habe, weil ich habe schon gute Matches von den beiden gesehen, nur dass da die Storyline irgendwie interessanter war, als jetzt gerade ist. Ja, vor allem ist sie logischer gewesen, so, weil es ist einfach, also das habt ihr bestimmt auch schon besprochen, aber es ist natürlich unlogisch, dass MJF hintergangen wird von Adam Cole und Adam Cole dann Rache will. So, also ich verstehe, dass MJF der Heel ist, aber das macht halt, dass Adam Cole hier nicht das Face, so, und ja, MJF hat immer wieder Leute hintergangen, aber der Zeitpunkt, das kannst du ja nicht einfach aus der Geschichte schreiben, dass hier Adam Cole, der in Anführungsstrichen Arsch war, der MJFs Vertrauen ja hintergangen hat, sage ich mal. Also das gibt halt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich klau dir Geld, jetzt will ich aber Rache. So, hä? Also, nee, so funktioniert's halt nicht. Und ja, nee, also ich freue mich da auch nicht drauf. Ich habe von den beiden alles gesehen. Bring's zu Ende, aber bitte bring's schnell zu Ende. Ja, vor allem, weil man auch sagen muss, wenn das jetzt wieder eine Feel-Good-Storyline oder halt ein Feel-Good-Ende wird, dann wird das ja bedeuten, dass Adam Cole dann das Match zwischen den beiden gewinnt, was ja auch in dieser Storyline gar keinen Sinn ergeben würde, weil nee. Man ja sagen muss, der Feel-Good-Moment wäre ja eigentlich, wenn der Devil, also Adam Cole, das Match verlieren würde, wo wir uns natürlich wieder im Kreis drehen, im Punkt von wer hier gut und wer böse ist. Deswegen hoffe ich einfach, dass man irgendwie vielleicht noch schafft, sinnvoller zu erzählen und dann bitte, bitte, bitte, bitte, bitte spätestens bei World's End dann das Ende davon findet und dann halt in irgendeine andere Richtung geht. Dann kommen wir zum dritten Match. TBS Championship. Mercedes Moné gewinnt gegen Chris Statlander. Und hier muss ich sagen, war ich vorher wirklich nicht so begeistert von der Ansetzung und von der Storyline, aber da muss ich mal meinen meinen imaginären Hut ziehen. Chapeau. Ich fand, das Match war wirklich gut und es war wirklich besser, als ich es erwartet hätte. Also sie haben wirklich viel Zeit bekommen. Wir reden über knapp 20 Minuten. Das wird wahrscheinlich eines der längsten Frauenmatches der letzten Monate bei AEW gewesen sein. Und für mich vielleicht auch das Beste, was ich halt in ungefähr der Zeitspanne auch gesehen habe. Vor allem, weil es auch für mich auch ein bisschen spannend war. Also durch das Camille und Mercedes Moné Segment, was ich jetzt eben unterschlagen habe aus der Pre-Show, also wo die wirklich wieder ein Streitsegment hatten, beziehungsweise wo Mercedes Moné halt Camille ein bisschen schlecht geredet hat, wäre es für mich sogar möglich gewesen, dass hier Chris Deadliner das Match gewinnt, einfach weil Camille halt dann Mercedes Moné hintergeht oder ja, verrät. Deswegen fand ich das Match wirklich, wirklich gut und besser als erwartet. Da weiß ich sogar gar nicht mehr, wie du es währenddessen gesehen hattest. Gehst du bei meinen positiven Ausführungen mit? Ja, voll. Also es war mit Abstand das beste Monet-Match, was sie bisher bei AEW hatte. Ich glaube, ihr 10., 11. oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, es war für mich mit Abstand das beste Match. Ich habe auch nicht so viel erwartet. So, man hat ja Monet schon so ein bisschen so ganz überzeugend war es jetzt eigentlich nicht, seit sie zur AEW gekommen ist. Aber hier hat sie ja uns zumindest alle Lügen gestraft. War schon top. Ich persönlich habe nur im Nachhinein gedacht, so hoffentlich ist es am Ende nicht Camille, also die halt den Titel abnimmt. Ich hoffe da immer noch auf Willow Nightingale so ein bisschen, weil ich kann mit Camille nichts anfangen. Aber zurück zum Match, das war schon hervorragend. Statlander nach ihrem ganzen Hickhack mit den Heel-Face-Turns à la Big Show, hat da vielleicht gerade auch so ein bisschen ihre Rolle hoffentlich gefunden. Auf jeden Fall vom Match her absolut top, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe ein neues Wort gelernt, Casadora kannte ich vorher nicht. Also den Move hätte ich nie benennen können. Danke Julian an dieser Stelle. Ja, das war nämlich das Finish, genau. Ja, aber du hast ja gerade beispielsweise schon eine Willow Nightingale angesprochen. Das nutze ich jetzt einfach gerade mal als Übergang zum nächsten Punkt. Jetzt werden wir wahrscheinlich Mercedes Moné gegen Chris Deadlander ja ad acta legen können. Es kommt ja relativ selten vor, dass wir in Titelfäden eine Match-Serie in irgendeiner Form bekommen. Camille ist jetzt noch nicht geturnt. Das wäre jetzt erstmal seltsam, wenn das die nächste Gegnerin wäre. Eine von dir angesprochene Willow Nightingale haben wir halt dann in Richtung Main Event gesehen. Das wäre jetzt vielleicht auch etwas schwierig, sie jetzt hier einzubauen. Das Problem, was du halt bei den Frauen relativ häufig bei AEW hast, ist, dass es einfach wenig Storylines außerhalb des Titelgeschehens gibt. Das heißt, jetzt muss wahrscheinlich wieder irgendwer hergenommen werden, den du bei so ziemlich null wieder aufbauen musst und innerhalb von 5 Wochen den Contender aufbauen musst, plus dieses Match dann halt für World's End. Das ist schwierig und es ist auch meistens in den letzten Monaten bis Jahren nicht geglückt. Um jetzt praktisch zur wirklich undankbaren Frage zu kommen, wer die nächste Gegnerin von Mercedes Moné wird, hast du irgendwen auf dem Zettel, der es sein könnte, der jetzt nicht irgendwo anders schon verplant ist? Ja, und der Name ist heute schon gefallen, Anna Jay. Könnte ich mir theoretisch vorstellen. Sie tritt ja relativ facig auf, sie hat ihre Japan-Reise hinter sich, sie hat jetzt gewonnen. Ich glaube, die beiden hatten auch noch kein Match gegeneinander. Vielleicht nutzt man da einfach den geringen Aufbau eines Sieges bei einem Pay-Per-View dafür, sie da als nächste Kontrahentin ins Gespräch zu bringen. Das wäre jetzt so der Name, der bei mir aufgeploppt ist. Ist ein Longshot, aber irgendwie ist mir halt wirklich nichts anderes eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Ja, weil sonst Namen, die theoretisch irgendwie möglich wären, wären halt vielleicht so ein bisschen Jamie Hayter plus Julia Hart. Die werden sich ja wahrscheinlich erstmal gegenseitig jetzt aus dem Gefecht nehmen. Ja, ich denke auch, dass die beiden bei World's End eher auch gegeneinander. Ja. Also, wenn sie es zum Pay-Per-View schaffen, auf die Card, dann gegeneinander, ja. Und dann Britt Baker hatten wir schon, Willow ist gerade aus dem Spiel, Mina Shirakawa und Mariah May sind ein ganz anderes Thema. Mhm. Toni Storm ist noch nicht wieder da, also irgendwie fehlt mir halt jetzt gerade so ein bisschen die Namen, die man da ansonsten nutzen könnte. Und NRJ, ja, wäre natürlich naheliegend. Aber ist natürlich jetzt auch nicht der Name, um Mercedes Moné zu besiegen. Klar, was heißt naheliegend? Naheliegend ist er jetzt auch nicht, aber es ist ein Face-Name, der zumindest auf einer Pay-Per-View-Card stand, der nichts zu tun hat. Das sind einfach schon Punkte. Ja, das reicht halt irgendwie schon, um sie da so ein bisschen vielleicht in der Favoritenrolle zu haben als nächste Gegnerin. Also für mich, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt auch ein Longshot irgendwo. Also es kann auch es kann auch Abaddon werden oder Billy Starks. Also theoretisch gibt es da ja viele Möglichkeiten, die jetzt alle keine Namen sind, um Mercedes Moné zu entthronen bei World's End. Ja, man muss vielleicht auch auf der anderen Seite sagen, Mercedes Moné ist einfach der größte Name des Rosters, ja. Zumindest mit der größte Name. Und man sieht ja auch, dass sie starke Matches auf einem Pay-Per-View liefern kann. Und dann wird sie wahrscheinlich auch einfach bis 2025 Championess bleiben. Und die Frage nach der nächsten Gegnerin ist dann vielleicht auch gar nicht so relevant, weil es einfach gerade niemanden gibt, der sie entthronen könnte. Gehen wir mal zum vierten Match des Abends. Das erste Match, by the way, was ich falsch vorhergesagt habe, nämlich Jay White gewinnt gegen Hangman Adam Page, womit ich vorher nicht gerechnet habe, weil einfach das letzte Match an Jay White ging und ich dachte, man möchte Hangman zumindest hier den Ausgleichssieg geben. Das Match war auch an sich gut für mich, aber irgendwie auch nicht ganz was Besonderes. Also da hat mir vielleicht einfach ein bisschen dieses Big-Time-Feeling gefehlt. Entschuldigung. Um da den Ball direkt an dich zurückzuspielen, als großer Hangman Adam Page Verehrer, ja. Lass ich dich dazu jetzt erstmal ein bisschen mehr sagen, bevor ich mir wieder in den Mund fusselig rede. Ja, hättest du noch ein bisschen größer machen können. Ich weiß nicht, ob Verehrer es ganz trifft. Noch ein bisschen zu klein gedacht, aber nein. Ja, ich gebe dir recht, das Match war halt irgendwie genau das, was wir gefühlt schon mal hatten. Selbst vom Finish war es ja ähnlich, wieder ein gekonterter Move in einen Blade Runner. Genauso endete ja auch das Match davor. Es hat so ein ganz klein bisschen halt, also es hat Jay White nochmal einen relativ großen Sieg. Also ich würde Page zumindest momentan als, ja, vielleicht nicht unbedingt Main Event, aber jetzt auch nicht Midcard, also schon so dazwischen, ne? Also schon so ein Uppercard Darsteller derzeit sehen. Also es hat Jay White sicherlich nochmal ein gewisses Standing gebracht. Und Page, der halt danach erst fassungslos im Ring liegt, dann nochmal White attackiert und am Ende sogar Christopher Daniels umklatscht, was ja vielleicht auch nochmal Konsequenzen haben dürfte. Es hat natürlich dem Charakter Adam Page, der ja quasi nicht verlieren will, nicht verlieren kann, irgendwie total auf dem Rachefeldzug gegen alles und jeden ist, der auch nur ein schlechtes Wort über ihn verliert oder ihn schief anguckt. Ich glaube, das hat beiden so ein ganz klein bisschen da was vorangetrieben. Wir kommen ja nachher auch nochmal, beide Namen tauchen ja nochmal auf im weiteren Verlauf, will jetzt gar nicht zu viel irgendwie vorwegnehmen, was wir nachher noch besprechen so. Und ich glaube, für diese Kleinigkeiten war es dann vielleicht nicht schlecht, aber ja, ganz viel Mehrwert hatte das Match an sich, da gebe ich dir recht, nicht unbedingt. Vor allem, ich habe es ja gerade auch schon gesagt, jetzt steht es zumindest bei AEW zwischen den beiden 2-0. Ich meine, bei New Japan hatten sie schon Matches, aber das hatte ich halt damals ehrlich gesagt natürlich nicht verfolgt. Da bräuchten wir jetzt Kata oder Julian. Aber ein 2-0 schreit jetzt ja nicht gerade nach einem dritten Match der beiden. Sie sind jetzt auch, glaube ich, beide nicht, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, im Continental Classic gelandet, was ich ja auch schon so ein bisschen letzte Woche angedacht hatte, dass man da einfach noch ein weiteres Match zwischen den beiden bringen kann oder das halt sogar potenziell für ein viertes Match dann sogar noch irgendwie nehmen könnte. Wenn es das jetzt war, zwischen den beiden, dann hat Jay White jetzt natürlich zwei wahnsinnig große Pay-Per-View-Siege hinter sich gehabt. Bei dem kommen wir ja natürlich auch gleich noch zur Storyline, die sich jetzt anbahnen könnte. Und an der Stelle muss ich mich kurz selbst unterbrechen, bei Hangman ja potenziell auch. Deswegen lass uns das vielleicht gleich lieber nochmal eine neu kleine aufgreifen. Korrektur noch. Ich glaube, es war das vierte Match der beiden, was sie jetzt bei AEW hatten. Es steht 3-1 für White. Also Page hat White beim Owen Hart Foundation Match besiegt im Halbfinale. Und White hat letztes Jahr schon einmal gegen Page gewonnen. Aber das nur zur Komplettierung. Das stimmt natürlich. Sorry, dass ich ihn falsch gesagt habe. Ich hatte im Kopf einfach, also jetzt so gesehen, halt 2-0 in der gegenwärtigen Storyline. Ja, aber es stimmt natürlich. Ja, ich wollte es nur einmal. Ja, genau. Zur Komplettierung. Wir waren. Ne? Jo. Klugscheißer-Modus. nee, alles gut, danke. Wenn ich Quatsch sage, dann muss mir auch gesagt werden, dass ich Quatsch sage. Dann, wie gesagt, lass uns das einfach gleich am besten vielleicht nochmal ansprechen, wo wir damit dann irgendwie hingehen könnten. Fünftes Match jetzt erstmal. Erneut lag ich da falsch und da lagen, glaube ich, die allermeisten falsch. Ja. Das hat wahrscheinlich sehr viele überrascht. Kyle Fletcher gewinnt gegen Will Ospreay. Langes Match, ich meine, ich glaube, ich so mit 24 Minuten das längste der Show mit einem, wie gesagt, für mich sehr überraschenden Sieger. Match haben viele schon mit 5 Sternen bewertet, was ich online gesehen habe. Ich glaube, unser guter Herr Melzer will eh noch ein bisschen brauchen, bis er halt die Bewertung für den Abend raushaut. Aber ich glaube, viele waren der Meinung, dass es halt das beste Match des Abends war. Und es war auch ein sehr, sehr, sehr gutes Match. Ich glaube, da ging lässt sich wenig sagen. Es war aber natürlich auch wahnsinnig spotlastig. Vielleicht auch schon ein bisschen zu spotlastig für viele. Also um da ein Beispiel aus dem Match zu nennen, der Tombstone Piledriver vom Apron abgesprungen auf die Ringtreppe. Und das wurde gefühlt gesellt wie ein ganz normaler Move im Match, obwohl... Also, wenn wir mal an die Hochzeiten des Undertakers zurückdenken, wird dieser Move gereicht haben, um gefühlt jedes WrestleMania-Match zu beenden. Und selbst da hat man nicht mal auf die Ringtreppe benötigt. Also, wir haben mit dem Tombstone Piledriver schon einen der gefürchtetsten Move des Wrestlings und das halt dann auch auf eine Ringtreppe. Also, man muss sich das ja nur mal vorstellen, wenn wir nicht über einen geskripteten Kampf reden. Ihr fliegt mit eurer Schädeldecke voraus auf eine Stahltreppe. Das wird ja schon für eine Querschnittslähmung reichen und in dem Moment hat es ja dann nicht mal gereicht für einen Ten-Count. Ja. Also das war schon ein bisschen krass. Das Ende fand ich aber dann doch relativ abrupt, könnte natürlich auch daran liegen, dass ich einfach nicht mit Fletcher als Gewinner gerechnet hätte. Jetzt ist es aber so gekommen, Will Ospreay, einer der Top-Leute des Rosters, verliert dann am Ende ja mehr oder weniger clean gegen Kyle Fletcher. Haben wir jetzt mit Kyle Fletcher einen neuen Topstar, Fragezeichen, oder wäre das jetzt schon zu viel gesagt? Weil eigentlich muss er jetzt in die Richtung gebuckt werden, wenn du in so einem Match gegen Will Ospreay gewinnst. Ja, es bringt natürlich für Kyle Fletcher sehr viel Momentum, sage ich mal, aber ja, es ist eine sehr gute Frage, wo man jetzt damit hingeht, weil er ist halt auch in der Heel-Gruppierung so und unser World Champ, ja, ist halt auch Heel, so. Von daher ist es halt ein bisschen schwierig. Du könntest jetzt natürlich sagen, Kyle Fletcher mit dem Sieg. Wir haben ja noch, ich glaube, 11 oder 12 andere Midcard-Titel, auf die man gehen könnte. Vielleicht kann man davon dann theoretisch einen nehmen. Aber ja, klar, ich meine, du hast Will Ospreay mehr oder weniger, du hast es gesagt, clean besiegt, so. Natürlich bist du dann eigentlich in einer sehr großen Riege, weil Ospreay verliert halt nicht oft, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Niederlagen er hat, aber das lässt sich, glaube ich, noch an einer Hand abzählen. Also jetzt bei AEW. Von daher, ja, ich bin sehr gespannt. Er wird es auf jeden Fall gehörig zelebrieren. Und noch eine Sache, ja, das mit dem Selling ist ja generell so eine Sache. Ich glaube, das Thema kommt ja immer wieder mal auf, dass Wrestling schon ein bisschen darunter leidet, dass immer weniger gesellt wird. Da könnte man jetzt einen riesen Bogen schlagen und sagen, Finisher haben eigentlich überhaupt keinen Wert mehr, weil man mindestens 3 braucht, um ein Match zu beenden. Das geht vielleicht auch noch so in die gleiche Richtung. Aber das ist eine Sache, die mich so im Wrestling generell auch ein bisschen stört, dass Moves halt zu wenig, dass da zu wenig verkauft wird, dass mir das jetzt halt auch mal wehgetan hat und vielleicht auch einfach mal dafür sorgt, dass ich da mich gerade mal kurz erholen muss und nicht direkt den nächsten Hurricane Runner nach 2,5 Sekunden oder was zeigen kann. Also generell ein Ding, was ich im Wrestling auch nicht so ganz cool finde von der Entwicklung her. Ja, da hat man einfach immer das Problem, dass man halt immer den nächsten krasseren Spot braucht und natürlich halt auch nochmal den Punkt von einer Unverhältnismäßigkeit in der Folge oder der Tragweite der einzelnen Aktionen. Also beispielsweise, dass jetzt ein, wie gesagt, Tombstone Piledriver auf eine Ringtreppe nicht als Finish reicht und halt je nachdem, wen du halt im Roster nimmst, relativ im Vergleich harmlose Moves in Anführungszeichen halt bei denen als Finisher ausreichen, um Matches zu beenden. Also, dass da einfach so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit fehlt und nur weil etwas auf Papier nicht der Finisher ist, reicht es jetzt in dem Fall halt nicht, um dieses Match zu beenden, obwohl es eigentlich dicke reichen müsste. Da auch vielleicht schon mal vorweggenommen, ich habe ja eben gesagt, wir sprechen am Ende ein bisschen über Continental Classic. Jetzt haben wir hier natürlich 2 Leute, die in dem Turnier drinstehen werden und auch das möchte ich schon mal vorwegnehmen, die in verschiedenen Gruppen gelandet sind. Also ich hatte ja auch schon letzte Woche gesagt, vielleicht packt man die in eine Gruppe, um sich halt gegenseitig irgendwie den Finaleinzug zu kosten. Das wird jetzt in dem Fall nicht ganz so in dem Plan möglich sein. Aber da wäre natürlich jetzt ein gemeinsames Finale, also dass beide halt ihre Gruppe jeweils gewinnen und dann halt im Finale gegenüberstehen. Natürlich sehr denkbar, vor allem, weil der ein oder andere in diesem Turnier absolute Außenseiterchancen haben dürfte. Möchte jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil wie gesagt, das machen wir am Ende noch. Aber das wäre natürlich auch sehr, sehr, sehr, sehr möglich, die halt da irgendwie dann nochmal ins Finale zu stecken, um halt da World's End Rematch der beiden zu geben. Ja, können wir gerne nachher noch darüber reden, glaube ich nicht dran, aber das kann ich Okay. gerne nachher sagen, Okay, warum. okay, okay, okay. Dann haben wir hier schon mal auf jeden Fall eine andere Meinung. Nichtsdestotrotz, du hast ja eben schon gesagt, Kyle Fletcher muss jetzt irgendwie was passieren. Ich hoffe jetzt Ja. keine Storyline gegen, keine Ahnung, irgendein Mark 0815 Davis. Face, wo er sich dann wieder Niederlage gegen einen anderen Mitkader einfangen muss. Also jetzt bitte nicht irgendwie eine Storyline gegen, keine Ahnung, Mark Briscoe, die er halt dann im 50-50-Booking im Zweifelsfall noch verliert, sondern der muss jetzt zumindest so protected werden, dass es halt da irgendwie ein bisschen mehr jetzt bei rumkommt. Bevor wir jetzt gerade dann zum nächsten Segment des Abends kommen, vielleicht auch noch gerade mal vollständigkeitshalber die Frage, für dich war es für dich auch Match of the Night, also rein wrestlerisch, weil für mich war es das. Fletcher Ospreay. Ja. Boah, puh, schwierig. Mal ganz kurz durchgehen, was überhaupt noch so kam. Ja, es war zumindest mit dabei. Ja, vielleicht das und tatsächlich Monet gegen Statlander waren vielleicht so die beiden. Ich glaube, tatsächlich hatte ich bei Monet gegen Statlander am meisten Spaß. Wenn wir jetzt nur auf das Wrestlerische gucken, würde ich tatsächlich das Damenmatch nennen. Da würde ich vielleicht. Ja, gut. Widersprechen. Ja, nee, ich bin mir nicht sicher, weil es sind Nee, ich halt. auch nicht, aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich das Damenmatch nehmen. Das Star-Match hatte zumindest halt den Vorteil, dass ich da zumindest sagen muss, dass ich halt den einen oder anderen Pinfall vielleicht so ein bisschen gekauft habe, weil ich mir einfach bei dem Match so sicher war, dass Ospreay gewinnt, dass ich gefühlt keinen Pinversuch von Fletcher gekauft habe, bis der eine halt dann durchging und ich dachte, Moment, was ist hier gerade passiert? Und. Also für mich, also das kann ja mal jeder subjektiv bewerten, deswegen sind auch eigentlich diese Sternebewertungen nach Meltzer ein bisschen Quatsch, um als Indikator reinzunehmen, weil jeder sieht das natürlich komplett anders und es ist natürlich auch vollkommen richtig, dass das jeder anders sieht. Für mich ist einfach Spannung ein wichtiger Faktor in Ja, einem für mich dann guten absolut. Wrestling-Match und das hat weniger mit dem Match selbst zu tun, sondern natürlich mit dem Aufbau vorher. Und das fand ich halt dann in dem Fall bei Mercedes Moné gegen Chris Stentlander eher auf einer 50-50-Höhe als bei Fletcher gegen Ospreay. Auch wenn ich dann trotzdem in meiner Vorhersage vollkommen falsch lag. Ich glaube, hätte so hier Numbers Don't Lie gemacht, wäre die Siegchance für Osprey halt auch richtig hoch gewesen. Also, ne? Ja, definitiv. Ja. Also, wie schon gesagt, Ospreay ist irgendwo in den Top 3, 4, 5 des Rosters und Kyle Fletcher war, wenn man sich nur anschaut, in was für Matches er drin war, was er für Siegen und Niederlage hatte, nicht mehr als Mid-Kader bis Ja, zum eben. Zeitpunkt des Matches jetzt. Ich glaube, er hatte, das hatte ich irgendwann mal vor ein paar Wochen schon mal rausgesucht. Ich glaube, er stand bislang auf einer AEW Pay-Per-View-Card und das in einem Multi-Man-Match, was er verloren hat oder so. Also so viel halt zu Stellenwert, Kyle Fletcher. Das ist einfach nochmal unterschiedliche Welten. Die Welten sind jetzt ein bisschen näher gerückt, aber ja, vorher wahrscheinlich nicht so ganz möglich zu predikten. Dann kommen wir zum einzigen wirklich relevanten Segment des Abends, nämlich die Champagne Celebration zwischen Mina Shirakawa und Mariah May. Da vielleicht einmal nochmal kurz zusammengefasst, was da passiert ist. Mina Shirakawa und Mariah May jubeln dann zusammen, stoßen auch an. Ich glaube, Shirakawa war es, die halt dann May als Liebe ihres Lebens bezeichnet hat. Also es war alles sehr freundschaftlich, sehr innig. Vielleicht zwischenzeitlich schon ein bisschen mehr als freundschaftlich, wenn man das vielleicht so sagen kann. Ja, und dann haben sie praktisch gemeinsam gefeiert, auf der Rampe getanzt. Dann kam aber das, was praktisch in so einem Moment kommen musste. Mariah May holt mit der Champagnerflasche aus, möchte zuschlagen. Mina Shirakawa kann das aber praktisch rechtzeitig noch sehen, ausweichen und hat einen wirklich wunderschönen Roundhouse-Kick geliefert. Ich habe jetzt nicht sonderlich oft hohe Schuhe und ein Kleid an, aber in dem Outfit so beweglich zu sein und klar, die Champagnerflasche, das wird kein echtes Glas gewesen sein, aber das war ja wirklich so 1A, wie sie dieses Ding zertreten hat. Also da nochmal auf jeden Fall großen Respekt. Danach fliegen die beiden halt gemeinsam von der Rampe durch einen Tisch. Eine blutverschmierte Mina Shirakawa steht dann praktisch über einer regungslosen Mariah May. Einerseits hätte ich gesagt, verdammt gutes Segment. Also wirklich sehr, sehr stark gemacht, wahnsinnig gesellt und rübergebracht. Aber andererseits auch ein wenig unverständlich. Ich habe es im Intro gesagt, warum macht Mariah May das? Sie hat sich jetzt einfach nur eine neue Gegnerin geschaffen. Also und damit verstehe ich auch eine neue Number One Contenderin. Was komplett aus dem Nichts und also sie ist halt ein Heel und damit kann man es vielleicht begründen. Aber warum hat sie es getan? David, wieder die ganz leichte Frage für dich. Wie erklärt man das, dass das jetzt hier passiert ist? Eigentlich ganz einfach. Ich finde, das ganze Segment hatte einen einzigen Grund, Toni Storm zurückzubringen. Ja, das hat. Gut, sie kam dann nicht. Das war so ein bisschen das Problem an dem Segment und deswegen habe ich es dann am Ende auch überhaupt nicht verstanden. Also, natürlich hast du jetzt für World's End ein Match. So, das ist der ganze Grund. Es war gut ausgeführt. Aber einen Sinn. Den suche ich bis heute. Also, ja, wie gesagt, ich habe mit Tony Storm gerechnet, jeder Sekunde. Kam nicht. Komisch. Ja, also ich habe es auch gedacht, dass eine Tony Storm hier zurückkommt. Es war auch zu erwarten, dass eine Mariah May als jemand, der vor nicht allzu langer Zeit erst selbst hier geturnt ist, in dem Segment auch diejenige sein wird, sollte es dazu kommen, dass sie halt wieder die Rolle des Heels einnimmt und nicht, dass Mina Shirakawa Heel turnt, weil das wird dann bedeuten, dass Mariah May wieder Face ist und das wäre, ja, wie gesagt, ein bisschen alles sehr voreilig gewesen. Tony Storm ist jetzt auch öfter mal gefallen, der Name. Also jetzt ist natürlich naheliegend, dass wir Mina Shirakawa gegen Mariah May bekommen. Die Frage ist halt natürlich, wann und ob dann vielleicht doch noch eine Tony Storm da irgendwie was mit zu tun hat, weil wir können uns natürlich alle in den Sommer zurückerinnern, als wir Mariah May gegen Tony Storm hatten, war Mina Shirakawa natürlich auch schon ein Name, der da mitgewirkt hat. Ist jetzt die Frage, bekommen wir Mariah May gegen Mina Shirakawa bei beispielsweise World's End oder vielleicht ein mögliches Three-Way-Match, wenn eine Tony Storm in der Zwischenzeit dann auch noch zurückkehrt, weil eine Tony Storm hat natürlich auch noch mit beiden ein Hühnchen zu rupfen. Naja, wir haben halt am, ich weiß nicht, irgendwann im Februar, glaube ich, Grand Slam in Australien, richtig? Ja. Also Australien. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da Tony Storm ihr großes, auch den Titel dann wieder gewinnt. Könnte ich mir vorstellen. So, dass man halt jetzt erstmal Mina gegen Mariah May bringt bei World's End und dann halt, vielleicht gibt's da dann auch die Rückkehr von Tony Storm, dann hat man noch anderthalb Monate oder was, um das alles aufzubauen. Da kann man immer noch ein Three-Way bringen, wo sie dann vielleicht Shirakawa pinnt, um den Titel zu gewinnen. Da kann May nämlich sagen, ich wurde ja gar nicht gepinnt, dann kann man da nochmal ein Rematch bei Revolution? Ich weiß gar nicht, was dann kommt. Ja, müsste, glaube ich, passen. Ja, im März dann. Ja, genau. Könnte man da dann nochmal das Rematch bringen, dann hätte man schon mal quasi den Fahrplan bis ja für die nächsten drei Pay-Per-Views sozusagen. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich hoffe einfach, dass Mariah May irgendeinen Grund hat, den sie uns Mittwoch oder wann nennen kann, warum sie das gemacht hat. Vielleicht ja, wahrscheinlich wird es dann sowas sein wie Shirakawa wollte ihr das Spotlight stehlen, keine Ahnung, aber dass wir irgendeine Erklärung zumindest bekommen. Ja, und dann wäre das ein Fahrplan, den ich mir durchaus vorstellen könnte, weil Tony Storm kommt ja nun mal da aus Down Under, glaube ich, und ja, das wäre dann vielleicht ein Moment, ne? Ja, ich habe auch schon überlegt, es gibt eigentlich nur zwei potenzielle Begründungen. Die eine ist, wie du gerade gesagt hast, sie wollte mir das Spotlight stehlen, das andere ist, ich habe sie verraten, bevor sie mich irgendwann verrät. Also auch als etwas 0815 Heal-Grund, ja. Aber ja, mehr als 0815 Grund kannst du, ja, glaube ich, auch nicht nennen. Also da müssen sie schon wirklich tief in die Trickkiste greifen, um da noch was anderes rauszuholen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht wirklich was, aber ansonsten dein vorgestellter Plan für die nächsten Pay-Per-Views, für die nächsten paar Monate, kann natürlich sehr gut sein. Wie gesagt, da haben wir auch einfach ansonsten eh ein bisschen das Problem, dass uns da so ein bisschen die möglichen Contender fehlen. Ich glaube, die einzigen, die da wirklich gerade noch man in die Richtung bringen könnte, wäre halt Jamie Hayter oder Julia Hart. Aber die haben sich jetzt erstmal gegenseitig wahrscheinlich noch in den nächsten paar Wochen an der Backe. Und ansonsten sind einfach wahrscheinlich viele andere zu wenig da. Also eine Britt Baker, die jetzt gefühlt nur alle drei Wochen mal ein Match hat. Saraya nimmt sich jetzt gerade eine Auszeit. Hikaru Shida ist gefühlt nur noch da, um irgendwie einen anderen Sieg zu geben. Also es fehlen einfach die großen Namen, wo man jetzt sagen könnte, boah, die müsste da jetzt in die Main-Event-Szene, wie es vielleicht jetzt zwischenzeitlich bei den Männern bei einem Hangman war, wo es ja fast überfällig ist, dass er ein World-Title-Match bekommt. Ist hier gerade eher die Frage, wen können wir als nächstes nehmen, und vielleicht ist auch ein gewisser Tony Khan sehr dankbar, wenn er halt jetzt den David-Plan für die nächsten zwei, drei Pay-Per-Views durchsetzen kann. Ich meine, wenn du jetzt bis März durch bist, dann kannst du ja sagen, ich kann jetzt 4 Monate quasi mich auf eine faule Haut legen. Ich habe ja manchmal, also zumindest was den Titel angeht. Ja, also ich würde es bei weitem nicht ausschließen. Ich habe auch zwischenzeitlich sogar ein bisschen vergessen, dass wir nicht World's End, sondern Grand Slam in Australien bekommen. Da wird mit Sicherheit irgendwie eine Tony Storm eine sehr prominente Rolle spielen als einer der wenigen AustralierInnen im Roster. Ich weiß gerade nicht, meine zweite Person. Neuseeland, aber ja. Ach, Tony Storm ist aus Neuseeland? Ja, ich habe gerade aber auch nachgucken okay, müssen, muss okay, ich okay. zugeben. Dann, ja, weil Jay White ist auch Neuseeländer, meine ich. Ja, ich glaube ne? schon. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja gut, dann haben wir vielleicht doch keine Australierin, aber das wird vielleicht egal sein. Wenn Randy Orton denken darf, dass Gunther Deutscher ist, dann können wir auch sagen, dass Tony Storm Australierin ist. Genau, wir lassen uns auf das Niveau gehen wir jetzt auch einfach, finde ich absolut super. Gehen wir auf das Niveau runter, ist vielleicht ein Übergang fürs sechste Match, auch wenn es ein bisschen hart klingt. Es gab noch ein kurzes Promo-Video von Daniel Garcia, womit eigentlich schon praktisch feststand, dass er das nächste Match dann auch gewinnt. Und so kam es dann auch. Daniel Garcia gewinnt gegen Scapegoat Jack Perry. Da war vielleicht noch mittendrin interessant zu erwähnen, Daniel Garcia bekommt dann irgendwann den Titel in die Hand, deutet einen Schlag mit dem Gürtel an, aber als guter Face kann er es natürlich dann nicht machen. Bekommt dafür einen Low Blow von Perry ab, was dann aber halt nicht für den Sieg gereicht hat offensichtlich, und kurz darauf gewinnt Daniel Garcia im Sharpshooter. Ich glaube, das sind zwei Personen, wo sich die Meinungen online ein wenig, ja, wo die Meinungen auseinandergehen, wo man sich vielleicht nicht ganz einig ist, weil viele die beiden als ein bisschen farblos, ein bisschen langweilig, ein bisschen charakterlos betiteln würden. Bei beiden hätte ich gesagt, geht gerade so ein bisschen die Aktie nach oben. Ich muss aber trotzdem sagen, mich hat dieses Match nicht gecatcht. Mit den 18 Minuten, unterstelle ich jetzt einfach David mal, dass er richtig Zeit stoppen konnte, war es mir auch zu lang. Also jetzt nicht nur von der reinen Zeit her, sondern auch im Match kam es mir so ein bisschen sehr langatmig vor. An sich war es natürlich okay bis gut, mich hat es jetzt aber halt auch nicht wirklich abgeholt. Auch da, glaube ich, haben wir dann währenddessen gar nicht so viel drüber geredet. Hast du es besser gesehen? Weil das war für mich so ein bisschen von der emotionalen Investiertheit vielleicht so das Lowlight des Abends. Ja, also der Titelgewinn hat mich persönlich gefreut. Ich mag Danny Garcia, aber ich muss auch sagen, Perry hat, ja, ist in den letzten Wochen zumindest nicht uninteressanter geworden. Er war für mich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich ja so ein bisschen das Aushängeschild der Elite. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur Lob für Jack Perry ist oder ja, ist ja auch egal. Zwei bis drei der vier waren auch kaum anwesend. Ja, das ist nämlich mein nächster Punkt. Das fiel mir nämlich jetzt auch auf, dass ja dieses ganze Elite-Ding, wir übernehmen jetzt die Show von Tony Khan, ist jetzt ja eigentlich, also das hat irgendwie, weiß ich nicht, das ist eine Story, die absolut im Sand verlaufen ist. Es ist jetzt eigentlich niemand mehr da, jetzt hat auch Perry seinen Titel verloren und dieses ganze Elite-Ding gibt's ja jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und wenn man da jetzt irgendwas gegen einen eventuell zurückkehrenden Kenny Omega aufbauen will, muss man ja auch erstmal wieder dafür sorgen, dass die Elite in irgendeiner Weise interessant ist. Ja, also da haben sie, also die ganze Story haben sie aber echt mal gegen die Wand gefahren. So, das ist eigentlich das, was mir dann in dem ganzen Tohuwabohu so ein bisschen einfiel. Ja, Match hatte absolut seine Längen, fand ich auch. So, dann steht er draußen, provoziert Matt Menard und ja, und der Titel hier und Low Blow da und dem Ganzen hätte man noch 5 Minuten weniger geben können, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen. Ja, Titelgewinn habe ich vorher mitgerechnet, kam dann auch so. Ja, wie gesagt, ich mag Danny Garcia, bin gespannt und ich glaube, so ein TNT-Titel ist ja vielleicht auch gut, um einfach Leuten, wo man vielleicht Potenzial sieht und gucken will, wie sind die so als Champion, einfach mal zu schauen, ja, wie schlagen sie sich jetzt halt mit dem Gürtel. Ganz genau, sehe ich auch so. Also für mich sind beides Leute, die relativ jung natürlich noch sind, sehr viel Potenzial haben und bislang natürlich nicht schlecht gebookt wurden, aber die besten Momente von den beiden waren ja meistens Niederlagen gegen größere Leute, was ja auch natürlich erstmal vollkommen in Ordnung ist. Um das vielleicht ein bisschen statistisch noch zu argumentieren, du hast ja eben schon beispielsweise Numbers Don't Lie angesprochen, wenn es das für AEW gäbe, wäre das natürlich jetzt der Moment, um die Punktzahl von einem Daniel Garcia ein wenig nach oben zu schrauben. Also für alle, die vielleicht nicht wissen, was das ist und worüber wir gerade oder halt dann eben geredet haben, es ist halt bei WWE ein von mir versuchter Versuch, statistisch darzustellen, wer wie gut gebookt wird, indem man halt mit dem Elo-System halt allen Wrestlern Punktewert ausrechnet, um halt die dann irgendwie in einer Tabelle beispielsweise halt dann darzustellen. Und Daniel Garcia war bislang, oder wenn man es potenziell darauf übertragen würde, wäre jetzt Daniel Garcia ein absoluter Mid-Kader, der natürlich viele größere Matches schon hatte, die meistens verloren und halt die meisten Siege, die er geholt hat, dann natürlich eher bei Rampage, Collision oder halt in kleineren Dynamite-Matches waren. Ich hoffe jetzt einfach, dass man Daniel Garcia nimmt, ihn ein paar Monate Champion sein lässt und dann halt auch ein paar gute Siege gegen Mid- bis Upper-Kader einfahren lässt, um ihn einfach so auf die nächste Stufe zu heben, weil man ja zumindest bislang sagen musste, dass es ja noch nicht so ganz gelungen ist. Hat man ja vielleicht auch in seiner Story gegen MJF gemerkt, auch in dem Match, dass da einfach noch die beiden zu weit auseinander entfernt waren, was sich hoffentlich jetzt in den nächsten Monaten so ein bisschen ändern kann. Jack Perry wird es jetzt mit Sicherheit auch geholfen haben, dass er den Titel hatte. Da ist er natürlich aber auch so ein bisschen als TNT-Champion in der Elite-Story so ein bisschen, also nicht eher, sondern der Titel vielleicht so ein bisschen untergegangen, weil ich kann mich jetzt auch an keine monumentale Storyline um die TNT-Championship der letzten Monate erinnern. Und der letzte Punkt, bevor ich mit meinem Monolog erstmal wieder fertig bin, hast du ja auch schon angesprochen, die ganze Elite-Storyline ist ja praktisch gegen die Wand gefahren. Also die Bucks kommen seit Ewigkeiten nicht vor. Okada, muss man dazu sagen, der wurde jetzt vor kurzem Vater, weswegen es auch vollkommen legitim und gut ist, dass er vielleicht kein Teil der Show ist, weil einfach da natürlich dann Familie vorgeht. Aber der wird jetzt ja praktisch gezwungen, wieder Teil der Shows zu sein, weil er als Titelträger jetzt ins Continental Classic muss. Und Omega kehrt ja jetzt Anfang Januar bei New Japan wieder in den Ring zurück. Was jetzt natürlich genau der Mann gewesen wäre, den man braucht, um die ganze Elite-Storyline irgendwie weiterzuführen. Also gefühlt hat man die letzten Monate nur gewartet, dass ein Omega wieder in den Ring kann. Und in dem Moment, wo es jetzt sich langsam wieder anbahnt, beendet man praktisch das Ganze. Also Perry hat keinen Titel mehr, die Bucks haben keinen Titel mehr. Und mich würde es nicht wundern, wenn Omega auch schon in der Gruppenphase, nicht Omega, Okada in der Gruppenphase des Turniers rausfliegen könnte, womit er dann ja auch schon seinen Titel verlieren würde. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was man mit der Elite vorhat. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Jack Perry jetzt überhaupt noch Mittwoch Teil der Show sein wird oder ob man ihn da halt ähnlich wie die Bucks auch schon rausholt, um die vielleicht als Gruppierung Anfang 25 wieder auftreten zu lassen. Ja, muss man ja fast. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was man halt mit Perry macht, außer man will jetzt noch ein Rematch haben. Aber da gibt es jetzt auch wenig Begründung für. Perry hat schon Low Blow und alle dummen Tricks ausprobiert, sage ich mal. Ist halt trotzdem gescheitert. Da würde jetzt wenig dafür sprechen, dass er jetzt nochmal ein Rematch bekommt. Und ja, damit ist der TNT-Champion Jack Perry auserzählt und ja, mach eine kurze Pause und bring ihn dann irgendwie anderweitig wieder. Denke ich, wäre die richtige Entscheidung. Hey, dann gehen wir mal zum siebten Match über. Nächstes Midcard-Titel-Match um die International Championship. Hier ist aber der Titel nicht gewechselt, denn Konosuke Takeshita gewinnt gegen Ricochet. Das Match war jetzt das einzige in der Main-Show, was halt zur letzten Podcast-Aufnahme nicht angekündigt war. Dementsprechend konnten wir da jetzt auch vorher keine Tipps im Podcast aussprechen, die wir jetzt irgendwie überprüfen könnten. Jetzt ist natürlich für mich leicht zu sagen, ich hätte da so oder so nicht an den Titelwechsel geglaubt. Einfach nur, damit ich jetzt hier recht behalten kann. Nee, Spaß, aber mich hätte es gewundert, wenn Takeshita jetzt schon wieder den Titel verloren hätte. Dich wahrscheinlich auch, oder? Ja, einerseits ja, andersrum habe ich es nicht ganz ausgeschlossen, einfach weil Ricochet halt so neu ist und ich mir auch vorstellen könnte, dass Tony Khan sagt, so, dem gebe ich halt direkt mal irgendwie den Titel, keine Ahnung. Ich habe es zumindest jetzt nicht ganz ausgeschlossen, muss ich zugeben, aber eigentlich bin ich schon fast froh, dass der Titel da geblieben ist, ja. Zur Matchqualität kann man wahrscheinlich nur relativ unspannende Dinge sagen. Also das Match war gut, es ging auch relativ lang, knapp 20 Minuten. Es konnte aber auch dann irgendwie nicht ganz herausstechen, dass man jetzt sagen würde, boah, krass, wie gut war dieses Match zwischen Takeshita und Ricochet. Und wenn du halt dann einfach 9 Matches auf der Card hast, plus die in der Pre-Show, und die alle irgendwo zwischen gut und überragend sind, dann ist halt ein weiteres Match, was halt gut, von mir ist auch sehr gut ist, nichts, worüber man halt dann wahrscheinlich im Nachhinein so unfassbar viel redet. Zu unserer Situation muss man natürlich dann auch sagen, wir haben halt ab 12:30 die Pre-Show geguckt und das Event ging halt bis 6. Dann war das Match, ich schätze jetzt einfach mal so ungefähr so, keine Ahnung, 16:30 oder so. Ja, da ist 16:55, glaube ich. Ja, da ist man einfach ein bisschen müde, ein bisschen K.O. Ja, auf jeden Fall. Und dann geht man halt bei so einem Match nicht mehr so wahnsinnig ab. Ich habe es mir jetzt im Nachhinein noch nicht nochmal angeschaut. Aber da, also das hat wahrscheinlich einfach so ein bisschen drunter gelitten, dass es halt Match Nummer 7 war an einem Pay-Per-View, wo halt natürlich wieder die Matchqualität generell sehr hoch ist. Oder hättest du jetzt gesagt, boah, war das ein unfassbarer Banger? Nee, ehrlicherweise sind das so, das und das nächste Match waren auch so zwei, wo ich gemerkt habe, so puh, es ist gut, dass sie jetzt Richtung Ende gehen. Ja, war dann doch eine lange Nacht mal wieder. Ja, die Matches, auch das Match vielleicht ein paar Minuten zu lang, aber ja, Qualität war ganz gut und ich muss sagen, keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, wo es jetzt mit Ricochet, ja, weiß ich gar nicht, ob ich gespannt bin. Es wird spannend sein zu sehen, was sie jetzt mit Ricochet vorhaben, der jetzt ja wie so viele Neuzugänge, ja, das so seine erste Fehde quasi verloren hat, irgendwie um den Titel. So, ist sicherlich einer, der Banger after Banger raushauen kann, um es mal in Seamus Worten zu sagen, aber ja, so ganz interessant ist er dann jetzt natürlich auch nicht mehr, ne? Ja, das, du hast ja gerade schon angesprochen, das ist bei vielen Leuten irgendwie das Problem. Ich glaube, gerade bei der Women's Division war es in den letzten ein, zwei Jahren sehr oft der Fall, dass ein nennenswerterer Name dazugekommen ist, das erste Match verliert und dann wieder ein bisschen irrelevant wurde. Hm. Ricochet konnte sich jetzt so ein bisschen noch über Wasser halten mit der Aussage, dass er halt in seinen Titelmatches halt nie derjenige war, der dieses Match halt aktiv verloren hat, also irgendwie am Pinfall oder Submission beteiligt war. Jetzt war er es offensichtlich in einem Singles-Match. Ja. Und wenn ich hier beispielsweise eine Cutter zitieren darf, liebe Grüße an der Stelle, die ja eh Ricochet immer so ein bisschen für ein Toastbrot hält, was sie so ein bisschen langweilig findet. Ich glaube, das werden mehrere Leute so sehen. Und auch wenn Ricochet sich jetzt beispielsweise selbst in den letzten Tagen, glaube ich, als potenzieller World Champion hingestellt hat, ist es natürlich jetzt schwierig mit einem Face, der noch nicht so diesen unfassbar tiefgehenden Charakter oder so hat, jetzt aus mehreren Mid-Card-Titel-Niederlagen jetzt irgendwie da hochzuziehen, um ihn halt relevanter zu gestalten. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Plan, wo man mit einem Ricochet hin möchte. Auch da hätte ich gesagt, da wird es jetzt ja kein zweites Match mehr, also kein zweites Singles-Match mehr zwischen den beiden geben. Würde mich wundern. Ich meine, Ricochet ist natürlich jetzt auch erstmal im Continental Classic Turnier. Da bist du natürlich erstmal bis World's End beschäftigt so. Und ich glaube, den wirst du auch immer einsetzen können, wenn du jemanden brauchst, der ein gutes Match zeigt. Aber ich bin da, also Toastbrot ist immer so eine harte Bezeichnung, finde ich. Nee, ein Toastbrot ist eigentlich eine sehr reiche Bezeichnung. Nicht meine. Ja. Nee, alles gut. Aber ich würde Cutter da schon so ein bisschen zustimmen. Es hat ja auch Gründe gehabt, warum er bei aller Matchqualität und Sauberkeit im Ring nie den ganz großen Wurf hatte. So, und es liegt nicht immer nur an den Ligen, die Leute falsch einsetzen, egal ob es AW, WWE, TNA, WXW oder wer sonst ist. Es hat oftmals auch seine Gründe und die sieht man bei ihm halt auch so. Und auch wenn er sagt, er möchte die Liga auf seinen Schultern tragen, sehe ich das einfach nicht passieren. Klar wird er bestimmt mal einen Midcard-Titel gewinnen können. So denke ich, keine Frage, aber ja, ich glaube, für den ganz großen Wurf fehlt ihm da einfach die Ausstrahlung oder ne, das Talent am Mikrofon oder was auch immer. Also, ja, wird sicherlich einige Knaller jetzt wieder abliefern im Continental Classic, aber für den ganz großen Wurf fehlt ein bisschen was. Ja, ich das ist natürlich ein Thema, daraus könnte man einen ganzen Podcast machen. Das ist immer der schöne Satz, wenn man sich rausreden möchte und es nicht vertiefen will. nee, aber punkto, es liegt halt natürlich nicht immer an den Ligen. Man muss ja auch jetzt mittlerweile nach ein paar Jahren sagen, dass es Ausnahmen gibt, aber es sind ja auch schon wirklich viele Leute, wo man bei WWE mal gesagt hat, boah, den kriegen sie nicht in Richtung World Title gebucht. Und die hat AEW auch nicht Richtung World Title gebucht. Einfach weil halt bei manchen Leuten was fehlt. Sei es jetzt ein Ricochet, der noch natürlich in den Startlöchern ist, das möchte man nicht zu früh sagen. Aber beispielsweise ein Claudio Castagnoli war bislang auch nur mehr ein Stable Guy, aber noch kein Singles Champion. Ein Miro, Gott weiß, wo er gerade irgendwo verweilt, hat auch noch keine Bäume ausgerissen in 5 Jahren AEW. Und ein Andrade ist mittlerweile aber wieder WWE zurück. Also man kommt wahrscheinlich auf 10 Leute, wo man sagen kann, die wurden bei AEW nicht besser eingesetzt als bei WWE. Ja. Obwohl alle gesagt haben, boah, WWE setzt die alle ganz falsch ein. Klar, AEW hat einen höheren Fokus aufs Wrestling. Claudio Castagnoli hat eine bessere Matchqualität bei AEW, weil er mehr zeigen darf. Aber rein vom Booking ist er halt ein oberer Mitkader. Ja. Und er war bei AEW. Ich meine, immerhin, ne? Immerhin, er ist auch in einer der prägenden Gruppierungen großer Name so, ne? Also, das hat natürlich für ihn, glaube ich, schon einen Fortschritt ergeben. So, bei WWE war er wirklich absolut Mitkader. Bei AEW ist er zumindest Upper Mitkard, so, ne? Aber ja, so ist es halt. Also, Jon Moxley ist vielleicht so das Gegenbeispiel, das was man vielleicht nennen könnte, aber ansonsten ist es nun mal so, wenn dir bei WWE was fehlt für ein Main Event, ist es bei AEW halt ähnlich. Also, ja. Ja, wie gesagt, es ist ein Thema für einen anderen Podcast, aber auch ein John Moxley war zumindest als Dean Ambrose. Lass uns weitergehen. Okay, bevor wir da jetzt zu sehr vom Hundertsten ins Tausendstel kommen, gehen wir mal weiter zum achten Match. Ein Match, was für uns für sehr viel Belustigung gesorgt hat, aufgrund der Einzugsmusik von Bobby Lashley, also dieses We heard aus der Musik ist wirklich, also ich weiß nicht, ich kann es nicht ernst nehmen, ich finde die Musik einfach ganz skurril, komisch, wahnsinnig witzig, auch wenn ich es höre, aber weiß ich nicht, ob das jetzt meine Wahl gewesen wäre. Ja, jedenfalls das Match, habe ich gerade schon fast wieder vergessen, Bobby Lashley gewinnt gegen Swerve Strickland. Ein Match, was relativ kurz war, also wo ich nicht den Sieg von Bobby Lashley vorher ausgeschlossen hätte, aber ich war dann doch nach 11 Minuten sehr verwundert, dass der Hurt Lock reicht, um das Match zu beenden. Auch das ist vielleicht ein Match, wo man in Anführungszeichen sagen könnte, da ist zu wenig passiert. Also es gab jetzt kein Turn, keine krasse Ablenkung. Ja, Shelton Benjamin wurde nach ein paar Minuten Backstage-Bereich geschickt, aber auch Prince Nana hat hier nicht für eine große Überraschung gesorgt, wie ich es dann vor einer Woche vielleicht schon überlegt hatte, was passieren könnte. Aber jetzt ist zumindest das Team aufgebaut. Also Shelton Benjamin wird gut dargestellt, hat schon ein paar Siege geholt. Bobby Lashley holt in seinem ersten nennenswerten Match, jetzt lassen wir mal kurz das Handicap-Match von Dynamite außer Acht. Ja, bitte. jetzt ist das Team aufgebaut. Er hat seinen ersten großen Sieg geholt, einen wirklichen großen Sieg geholt. Also 11 Minuten zu Strickland zu besiegen, ist halt auch lang nicht mehr passiert. Da ist jetzt die Frage, was folgt danach? Wir haben jetzt immer noch ein Stable zwischen Leuten, die alle zwischen 45 und 50 sind, je nachdem, wer noch dazukommt. Wird das jetzt einfach nur genutzt werden, dass du ein Upper-Card-Stable hast, was halt ab jetzt mehr verlieren kann als gewinnen? Oder meinst du wirklich, oder vielleicht auch, falls die Glaubensfrage zu schwierig zu beantworten ist, hoffst du, dass Bobby Lashley irgendwie nochmal einen Titel hält oder dass er einfach nur der Aufbaugegner ab jetzt sein wird, einfach weil sie aufgrund des Alters zu wenig Zukunft haben? Das Ding ist halt, also Bobby Lashley hat ja in einem Interview gesagt, er möchte eigentlich nochmal ein paar Jungs aufs nächste Level helfen und so. Aber ich glaube, um halt derjenige zu sein, brauchst du selber halt einen gewissen Status. So, den hat er sich jetzt halt erst einmal erarbeitet mit dem Sieg über Strickland. Also das war ja vielleicht die dominanteste Niederlage, die Strickland, zumindest jetzt in den Matches, an die ich mich erinnern kann, sich eingefangen hat. Und ich hoffe einfach nicht, dass der Run von Lashley jetzt vorbei ist. Der muss jetzt nicht mit einem Titel enden. Ist jetzt eh schwierig, glaube ich, eine Heel-Gruppierung gegen eine Heel-Gruppierung zu stellen. Lashley ja jetzt auch nicht in dem Turnier drin. Da müsste man jetzt eh gucken, welcher Titel dafür in Frage käme, weil ich glaube zum Beispiel, dass so ein TNT-Titel eigentlich schon fast zu klein ist für jemanden wie Bobby Lashley. So, deswegen weiß ich nicht, ob der jetzt unbedingt zeitnah gegen Richtung Titel gehen muss. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Irgendwie, also die Niederlage von Strickland war jetzt ja eigentlich so vernichtend, dass es schwer ist, sich vorzustellen, dass es zwischen den beiden weitergeht, aber irgendwie denke ich mir, kann doch das eigentlich auch nicht das letzte Wort gewesen sein. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach, dass Bobby Lashley, der wird sicherlich einige bedeutende Niederlagen einstecken, aber ich würde mir wünschen, dass man ihn dafür dann groß aufbaut. Ich glaube, das ist eigentlich eine ziemlich perfekte Zusammenfassung. Also ich glaube, der beste Satz war auf jeden Fall, du musst ihn halt erstmal aufbauen, um mit ihm halt dann weiter Leute halt aufbauen zu können. Ich glaube auch nicht, dass Bobby Lashley nochmal AEW World Champion wird und ob er jetzt irgendwann mal einen Midcard-Titel hält oder nicht, ist vielleicht auch eine eher nebensächliche Frage, weil es gibt so viele Midcard-Titel, wer den dann immer genau hält, und wenn es jetzt nicht gerade eine phänomenale Regentschaft wird, ist das vielleicht auch alles, ja, wie gesagt, eher ein bisschen nebensächlich. Ich habe mich auch schon gefragt, ob da jetzt nochmal ein Match zwischen den beiden kommt, aber spätestens das müsste dann ja wieder Swerve gewinnen, weil um es da vielleicht nochmal die letzten Monate zusammenzufassen, er war World Champion und meiner Meinung nach auch wirklich ein guter World Champion und verliert halt dann gegen Bryan Danielson bei All In. Kann man machen, gar kein Problem. Hat dann nochmal ein Match gegen Hangman, verliert das, auch ein wirklich wahnsinnig hartes Match. Ja. Aber auch da muss man sagen, ist okay, kann man verlieren. Die hatten eine lange Storyline, es hat Hangman geholfen. Und in so einem brutalen Match kann man verlieren. Das ist alles kein Problem. Jetzt verliert er in 11 Minuten gegen Bobby Lashley. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich dachte, okay, krass. Also das ist schon mal eine Ansage ein bisschen nach unten. Soll jetzt nicht zu hart klingen. Ich möchte jetzt damit auch nicht Bobby Lashley kleinreden. Aber das hätte, also das hätte man anders booken können. Vielleicht, dass Swerve da jetzt nicht clean nach 11 Minuten verliert. Hätte man schon ein paar Minuten länger machen können. Ja. Ich finde es aber gut, dass man vielleicht mit dem Hurtlock wirklich auch einen Move nochmal einbringt, der einfach so einen unkonterbaren, das Match ist jetzt vorbei, Move. Sowas mag ich halt immer sehr. Das aber nur am Rande. Ja, und dann ist halt die Frage, macht man das jetzt nochmal, um Swerve wieder einen Sieg zu geben? Gibt man Swerve die nächste Storyline Richtung World's End, die er vielleicht sogar wieder verlieren muss? Oder nimmst du ihn jetzt einfach mal ein paar Wochen bis Monate raus, dass die Fans ihn in Anführungszeichen ein bisschen vergessen können, um mit ihm halt dann wieder ein krasses Comeback irgendwann Anfang des Jahres hinlegen zu können? Und durch die Niederlage jetzt gegen Bobby Lashley bin ich in der Frage wirklich auch sehr zwiegespalten, weil er einfach nicht sagen kann, was ich da jetzt als sinnvoll erachten würde. Ich glaube, da kommt es jetzt auch wahrscheinlich mehr auf das Wie als auf das Was an. Ja, ich finde es auch schwer. Also für Strickland gibt es jetzt gerade auch irgendwie nicht den logischen nächsten Gegner. Ne? Also so, du hast auch nicht den Turn durch Nana irgendwie gehabt, was ich jetzt aber auch, also du hattest das ja vermutet, aber hätte ich sehr schade gefunden, weil Strickland einfach irgendwann jetzt der MVP sagte, so, du kannst hier deine Kreditkarte irgendwo hinstecken. Prince Nana ist für mich halt Familie, auch wenn er viele Fehler gemacht hat. Ja, hätte ich sehr schade gefunden, wenn man diesen Worten halt dann, wenn Nana ihn dann trotzdem verraten hätte. Ich mag dann, dass die beiden einfach so, weißt du, so Rücken an Rücken, so egal, ob Fehler gemacht werden, wir stehen füreinander ein und so, finde ich total schön. Fände ich auch cool, wenn es beibehalten wird. Deswegen habe ich mich eigentlich gefreut, dass es das nicht gab. Andersrum, dadurch, dass die Nana halt nochmal angegriffen haben, glaube ich nicht, dass Strickland das so stehen lassen kann als Face. Deswegen glaube ich schon, dass da nochmal was kommt, ob das unbedingt jetzt ist oder man vielleicht sagt, wir nehmen das nach World's End nochmal auf, weiß ich nicht. Aber vielleicht wird das der Aufhänger, um Richtung World's End nochmal irgendwas zu bringen. Ja, keine Ahnung. Wäre so mein einziger Gedanke, den ich da jetzt hätte. Wir werden es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wie gerade schon gesagt. Ich weiß wirklich nicht, was man da jetzt mit Swerve als nächstes machen möchte. Wir werden es vielleicht schon bei Dynamite sehen, beziehungsweise wenn wir es nicht sehen, dann wird das ja auch schon eine gewisse Antwort sein, weil dann kann es einfach bedeuten, dass er jetzt in ein paar Wochen, vielleicht sogar wenige Monate dann erstmal raus ist, werden wir auf jeden Fall in dem nächsten Podcast drauf zurückkommen. Jetzt aber erstmal Main Event Zeit. 9. Match des Abends, beziehungsweise 9. Match der Main Show AEW World Championship. Jon Moxley gewinnt gegen Orange Cassidy via Pinfall nach dem Death Rider. Ich habe im Intro schon gesagt, es war ungefähr genau so gebookt, wie ich es eigentlich nicht haben wollte. Es war ein Main Event, wo dann wirklich viel passiert ist. Also Cassidy hat erstmal sofort mit mehreren Orange Punches angefangen, was dann offensichtlich nicht für einen schnellen Sieg gereicht hat. Es gab dann auch mehrere Eingriffe, beziehungsweise einfach generell dann ja, viel passiert, weil die Conglomeration war noch am Ring, dann auch die Death Riders, Marina Schiff hier, Willow Nightingale schlagen mit dem Koffer von Orange Cassidy, aber dann kam später noch Utah und das hat dann für den Sieg gereicht. Und was mich einfach an dem Punkt gestört hat, ist, also ich habe es ja auch schon letzte Woche gesagt, es war jetzt ein längeres Match, abgesehen von dem fulminanten Start war es dann ein relativ ebenbürtig gebucktes Match zwischen den beiden. Aber es hat auch durch jeden Eingriff für mich keine Spannung erzeugt. Und das ist halt schade bei einem World-Title-Main-Event-Match. Vielleicht habt ihr das anders gesehen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt gerne reinschreiben, dass ich ein absoluter Trottel bin, der das... Das könnt ihr generell gerne reinschreiben, unabhängig davon, wie ihr es seht. Aber, das schreibe ich auch drunter. Aber es war für mich ein wahnsinniges Overbooking. ohne, dass es für mich halt irgendwas erzeugt hat. Das heißt, es war für mich ein langer Main-Event, der durch die Eingriffe sehr zerfahren war. Und also spätestens, nachdem der, glaube ich, dritte Orange Punch war, es noch nicht für einen Sieg oder so gereicht hat, dachte ich schon, okay, das gibt jetzt ein 20-Minuten-Match, was am Ende Mox gewinnt. Und das hat sich für mich einfach zu sehr gezogen. Was nach dem Match passiert ist, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. ich meine, ich könnte jetzt die Frage stellen, als würde ich es nicht wussten, als würde ich es vorher nicht gewusst haben, aber du bist doch auch davon ausgegangen, dass John Moxley dieses Match gewinnt. Ich glaube, das wirst du sowieso bejahen, aber hast du es genauso kritisch gesehen wie ich? Also eigentlich bin ich kein Fan von overbookten Matches. So, und von eigentlich ist es auch ein Aber, und das ist auch in meinem Fall so. Ich finde, ich habe es ja am Anfang gesagt, so dieser Pay-Per-View hatte so wenig irgendwie, was so hinführt und was so richtig aufgebaut war, dass ich persönlich jetzt fand, es haben jetzt so viele Leute eingegriffen vor Match und nach Match, worauf wir gleich gerne nochmal eingehen können, dass man jetzt einfach so ungefähr, ich habe grob nachgezählt, 137 offene Storyline-Fäden liegen hat, aus denen man was machen kann. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Es kommt jetzt natürlich extrem darauf an, was macht AEW daraus, weil hier sind viele Namen aufgetaucht, wo man sich dachte, warum bist du jetzt überhaupt da? Also gerade mit dem, was jetzt nach dem Match passierte. Und ich muss sagen, ich persönlich finde das total spannend. Das war für mich eigentlich vielleicht sogar das Spannendste an dem ganzen Pay-Per-View. Aber ich gebe dir irgendwo recht, das Match an sich hätte man auch 10 Minuten kürzer machen können. Dann wäre es halt nur 10 Minuten gegangen, so nach dem Eingriff von Utah. Und weißt du, dann hätte man nochmal irgendwo anders, keine Ahnung, was weiß ich, machen können. Weiß ich nicht. Aber, ne, so, ja, das Match an sich war jetzt nicht hochklassig und es war klar, dass Moxley das gewinnt. So, Orange Cassidy ist, ja, war jetzt nicht aufgebaut genug, um, glaube ich, der ganzen Storyline, die ja auch einfach nicht zu Ende ist, ein Ende zu bereiten. Weil er hat ja gesagt, wenn ich dir die Macht nehme, die Macht liegt ja in dem AEW-Titel, ein bisschen mystisch eigentlich, ne, so, was da alles in so einem Titel ist, aber naja, so, dann konnte er dieses magische Objekt natürlich auch nicht einfach abnehmen. Das nutze ich mal als wundervolle Überleitung. dieses mystische, magische Objekt, ist das der Grund, warum er die ganze Zeit im Koffer liegt, oder? Ja, wahrscheinlich. Also irgendwas muss da ja auch noch hinterstecken, dass dieser Titel gefühlt nicht mehr zu sehen ist, weil er wird ja, also so wie es kommuniziert ist, ist ja dieser Titel in diesem Koffer. Und dieser Koffer wird ja im Gegensatz beispielsweise zum Rucksack von Orange Cassidy, als der International Champion war, wird er ja auch nicht geöffnet, dass man irgendwie kurz mit dem Titel dann posiert. Das wird wahrscheinlich alles irgendwie mit dem Punkt von Moxley, wir haben irgendwie ein größeres Ganzes noch im Hintergrund und die Spekulation, wer da vielleicht noch irgendwie hintersteht, hinter der Gruppierung und so weiter, wird wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben. Aber hast du irgendwie eine grobe, konkretere Idee, warum wir diesen Titel nicht mehr sehen? Einfach nur, weil Moxley nicht, also einfach so gesehen der Chef sein will und nicht nur der World Champion und deswegen posiert er nicht mit dem Titel wie jeder andere World Champion? Oder hast du einen Plan, was dahinter steckt? Sondern weil er der Chef ist, posiert er mit einem Aktenkoffer, weil er Geschäftsmann ist, oder? Nee, das wollte ich gerade nicht so ausdrücken. Nee, keine Ahnung. Vielleicht hat der Cassidy gesehen und hat gesagt, boah, schon ganz schön cool, wenn man sagt, boah, ich trage den Titel nicht so, sondern hab da eine Umhängetasche für. Und ja, eigentlich ist er noch fauler als Orange Cassidy und macht den halt noch nicht mal auf. Ja, er trägt ihn nicht mal selbst. Das ist so ein Ding. Guck mal, der hat sogar noch, ne? Der hat Orange Cassidy quasi durchgespielt, wenn man will. Nein, Spaß beiseite, ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, dass es dafür eine Erklärung geben wird. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Ist auf jeden Fall, wird es da bestimmt was geben, weil das wird man ja nicht einfach so sagen, ja, mach halt. Ja, gut. Weil eigentlich ist es ja auch, für eine Gruppierung, die irgendwie übernehmen will, ist natürlich so der größte Titel auch ein Aushängeschild, was du ja eigentlich auch präsentieren willst, denke ich. Ja, das war halt jetzt der Punkt, den ich mit diesem Koffer-Dingen anspielen wollte, halt, dass er eben nicht nur der World Champion sein will, sondern einfach über dem Ganzen steht. Und weil er über dem Ganzen steht, möchte er sich nicht mit einem Titel präsentieren, der halt AEW symbolisiert, sondern einfach nur so gesehen, er ist der Beste. Und deswegen hat er den Titel, aber der Gürtel an sich ist ihm halt egal. Und deswegen steckt er einfach in einem Koffer drin. Das kann natürlich sein. Oder die haben den Titel verloren und Also meinst du jetzt Kayfabe verloren oder Tony Khan weiß wirklich nicht, wo der Gürtel ist und deswegen... Nee, ich glaube, da hätten sie schon 9, oder? Tony Khan hat doch, also die haben doch bestimmt noch ein Ersatzding. Nur falls packst du halt eine Replika, ich glaube nicht, dass es unbedingt auffallen würde. Ich hoffe doch. Also ich hoffe doch, dass sie ein Ersatzding noch dafür haben. Ja, deswegen würde ich jetzt schon eher sagen Kayfabe. Okay. Wir haben den einschmelzen lassen zu richtigem Gold. Zurück zur Ernsthaftigkeit, was nach dem Match passiert ist. Orange Cassidy wird erst mit Desinfektionsmittel überschüttet und ich gehe mal davon aus, dass sie ihn anzünden wollten, dass es nicht nur irgendwie an einer möglichen Viruserkrankung gelegen hat, aber Desinfektionsmittel ist ja, glaube ich, irgendwie 70-80-90%iger Alkohol, also das hätte gut gebrannt, wenn es denn wirklich Desinfektionsmittel war, natürlich jetzt gerade K-Fape gesprochen. Dann kommt aber Hangman in den Ring und attackiert, glaube ich, erstmal Utah, stellt sich dann Moxley. Dann kommt noch ein Christian Cage dazu und deutet seinen Cash-In an. Damit scheint auch Hangman irgendwie einverstanden, weil der geht halt dann erstmal wieder. Vor allem hatte der den Vertrag in der Hand und hat den dann übergeben. Also irgendwie hat Cage den ja fallen lassen für den, ich glaube, Killswitch, den er dann gezeigt hat. Stimmt, genau. Dann hat Page ihm ja sogar noch den Vertrag überreicht und sagt so, mach halt. Ja. Dann kommt aber Jay White noch dazu, der halt dann praktisch den Cash-In verhindert. Dann wird aber Jay White angegriffen. Sehr großes Tohu Wabohu und dieses Chaos endet halt dann praktisch dann da drin, dass halt alle Richtung Parkplatz, also die Death Riders alle Richtung Parkplatz fliehen, dahin laufen und dann kommt halt ein Auto angefahren, was das Auto der Death Riders rammt und da sitzt dann ein Darby Allin drin. Damit ist praktisch der Pay-Per-View zu Ende gegangen und wir haben es ja gerade schon, oder du hast es ja gerade schon angesprochen, wie viele Namen da jetzt vorgekommen sind und wie viele potenzielle Storylines da drin stecken. Also in Christian Cage, die Absichten sind klar. Er hat den Vertrag, er sieht sich selbst als zukünftigen World Champion und wollte da seine Chance nutzen, um Titelträger zu werden. Da könnte man jetzt natürlich einen Christian Cage gegen Jay White stellen, weil Jay White das ja dann irgendwie verhindert hat und da wird es einem Jay White wahrscheinlich weniger um die Freundschaft zu den Death Riders gegangen sein, sondern mehr halt dann gegen Christian Cage. Und dann hätten wir für eine weitere potenzielle Storyline halt Mox mit seinen restlichen Death Riders und dann sowohl Hangman als auch Darby Allin. Und ich gehe nicht davon aus, dass Darby Allin und Hangman jetzt ein großes Tag-Team werden. Deswegen müssen wir da theoretisch ja auch aussieben Richtung World's End. Bekommen wir da jetzt Hangman, der aus einer Niederlage beim Pay-Per-View kommt, oder ein Darby Allin, bei dem es eigentlich überfällig ist? Ja, wir kommen Darby Allin. Also da bin ich mir relativ sicher, der hat seine Titelchance ja an Moxley abgeben müssen, beziehungsweise hat er es ja relativ freiwillig gemacht, indem er es aufs Spiel gesetzt hat. Ich glaube, dass wir das bekommen werden. So, Darby Allin ist halt gerade so der Gegenspieler. Und bei Hangman Page bin ich mir halt unsicher, ob der nicht einfach sagt, so was die halt machen. So, man darf halt nicht vergessen, er war ja auch Teil der Elite und EVP und überhaupt. Und ob man jetzt aus und ob man jetzt aus Adam Page wirklich vom Anti-Helden wieder versucht, weißt du, wieder in Richtung Face irgendwas zu machen, dass er halt am Ende doch wieder einer der absoluten Gegenspieler der Gruppierung vielleicht wird. Ich könnte mir das vorstellen, weil es ergibt sonst gerade irgendwie wenig Sinn. Also der hat mit Cassidy nichts zu tun. Warum sollte der dem helfen? Der ist ja nicht in der Conglomeration. Der war jetzt auch nicht Teil der Dark Order. Also Cassidy damals, als Page da drin war, so, weißt du, bei Silver oder so, hätte man ja noch sagen können, ja, komm, so, ne, alte Zusammenarbeit, wie auch immer. Aber eigentlich hat er ja mit niemandem dort eine richtige Verknüpfung. So, und auch, dass er ja Christian Cage, mit dem er ja eigentlich auch nichts zu tun hat, den Vertrag und sagt, mach halt, spricht für mich ein bisschen dafür, dass Page so auf lange Sicht vielleicht der Gegenspieler der Death Riders werden könnte. So, vielleicht mit Cassidy, statt Cassidy, wie auch immer. Ich meine, Hangman Page hat ja nun mal einfach nochmal einen anderen ernstzunehmenden Stellenwert, als es vielleicht ein Orange Cassidy in Klammern noch, Klammer zu, hat. Ja, also ich gehe auf jeden Fall in den Punkt mit, dass Darby Allin jetzt erstmal der Gegner wird, weil er auch einfach ja der logische Counterpart ist. Ja, und sonst wäre es auch vorbei, ne? Also, wie lange willst du es noch offen halten? Genau. Das Ding ist aber, und da war ich schon öfter mal falsch in meinen Vorhersagen bei AEW-Booking, ist das gefühlt AEW die Storylines, die gegenwärtigen oder kurzfristigen Storylines für mich öfter mal über dieses, in Anführungszeichen, große Ganze stellt. Deswegen würde ich gar nicht ausschließen, dass Darby Allin möglicherweise World Champion werden könnte. Ich hätte jetzt gesagt, Darby Allin ist kein World Champion, zumindest jetzt. Vielleicht in Klammern noch, Klammer zu, nicht. Ich würde ihn da nicht sehen. Im Zusammenhang mit der Story würde es vielleicht Sinn ergeben, ihn Moxley besiegen zu lassen. Wäre zumindest gerade der naheliegendste Kandidat. Wäre für mich aber der falsche Kandidat, damit irgendwie langfristig zu planen. Und ich finde, das hat man in den letzten Jahren öfter mal mitbekommen, dass in Storylines die falschen Leute gewonnen haben, nur weil es in der Storyline logisch war, dass sie gewinnen, aber es klar war, dass es langfristig zu nicht so viel führen wird. Also mein bester Punkt, den ich da in dem Beispiel immer halt anführe, war halt die MJF gegen Wardlow Storyline von vor über 2 Jahren, ich glaube, das war Sommer 22 oder so, wo es natürlich logisch war, dass Wardlow diesen Match gewinnt, aber man hat ja gesehen, MJF wurde danach Company Guy, das Aushängeschild der Liga, und Wardlow ist gefühlt immer noch da, wo er damals war, und dieser Sieg hat zu gar nichts geführt. Und ich glaube, wenn du jetzt Darby Allin gewinnen lässt, und ich mag Darby Allin wirklich, wirklich gerne, aber er ist vom Charakter niemand, der das Gesicht der Company ist. Und auch keiner, der zwingend, was man ja auch schon jetzt schon sieht, der zwingend einen World-Title oder einen Singles-Title braucht, um Kredibilität zu bekommen. Er ist einfach ein Gimmick, er ist ein Charakter und das funktioniert. Und ich glaube, wenn man ihm den World-Title geben würde, würde man den World-Title dafür opfern, dass Darby Allin auch mal World-Champion ist, was er sich auch irgendwo verdienen würde, aber nicht, dass es irgendwie langfristig zu was Sinnvollem führen würde. Da ist für mich Hangman einfach sehr viel naheliegender. Und Stand jetzt, also ich würde auch nicht davon ausgehen, dass Hangman bei World's End der Gegner von Mox wird, aber Stand jetzt für mich einer der sinnvollsten Charaktere, um irgendwann in den nächsten Monaten vielleicht Mox diesen Titel abzunehmen. Aber Mox ist auch generell jemand, der so einen Stellenwert hat, der gerade so sehr die Shows trägt, dass ich es fast komisch fände, wenn diese Regentschaft nicht mindestens 6 bis 12 Monate gehen würde. Alles davor fände ich schon fast ein bisschen seltsam. Ja, ist halt die Frage. Also es wäre natürlich Stand jetzt, also All In ist ja so ein bisschen das der größte Pay-Per-View, den AEW so hat, wenn man jetzt so liest, was die da auch an Kameras und Equipment auffahren wollen und so, aber jetzt schon zu sagen, so Page gegen Mox wäre halt ein richtig krasser Main-Event für All In, ist halt sehr weit vorausgedacht. So, da ist halt noch viel Wasser, was die Wupper runterfließt, wie man so schön sagt. Deutschlandweit auch vor allem gesagt. Deutschlandweit, definitiv. Ich glaube sogar europaweit. Spaß beiseite. Aber ja, letztes Jahr war World's End ja, ich glaube, zum ersten Mal, und es war halt auch das große Ende der Fehde, also ne, des Aufdeckens, wer ist der Teufel, der MJF halt malträtiert. Und wenn man das halt so ein bisschen weiterspinnt, könnte man halt jetzt auch nochmal vielleicht bei World's End aufdecken, wer steckt denn hinter den Death Riders? Ist es Mox? Steckt da noch wer hinter? Kommt da wirklich so eine ganz große Überraschung so? Also ich könnte mir auch sowas vorstellen. Shane McMahon. Ja, der Name Shane McMahon geistert ja wirklich seit Monaten so ein bisschen, zumindest durch die sozialen Medien, auch wenn man von, ich sag jetzt einfach mal, den anerkannteren Quellen da bisher nichts zugehört hat. Deswegen ein Gerücht, was man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt zu weit verbreiten sollte, aber wer weiß es schon. Das würde natürlich dann nochmal sehr viele neue Möglichkeiten geben. Ansonsten gebe ich dir recht, Darby Allin, ja, ist halt gut im Ring, aber ist jetzt auch wirklich niemand, den ich unbedingt mit dem World Championship sehen wollen würde. Und wenn dann halt wirklich so, ich sag mal, gewinnt ihn bei einem Pay-Per-View, vielleicht in einem Multi-Man-Match und verliert ihn dann halt beim nächsten wieder oder verteidigt ihn einmal und verliert ihn dann, wäre mir so mit All-In, All-Out in so kurzer Reihenfolge vielleicht in die Richtung, dass er zumindest mal eine Titelverteidigung dann hatte und schnell wieder abgibt. So als kleine Belohnung, aber nicht jetzt, um die Death Rider-Story zu unterbrechen, schrägstrich zu beenden. Gut, dann sind wir, was das angeht, zumindest ja auf einem gemeinsamen Nenner. Auch wenn wir vielleicht, ja, nee, wir haben auch eigentlich relativ ähnliche Ansichten, wie es halt man langfristig weitergehen könnte. Deswegen, das passt ja zumindest, wie wir das sehen, ungefähr ähnlich. Der Pay-Per-View hat natürlich auch jetzt wieder gezeigt, dass das bei weitem nichts heißen muss. Und ich glaube, ich hatte noch nie eine 100%-Quote, was Match-Predictions angeht bei AEW. Und ich werde es wahrscheinlich nicht erreichen. Ist ja eigentlich auch ganz schön. Was auch positiv ist, das stimmt. Ja, voll. Und was auch einfach heißt, dass also ich würde mich im Leben nicht als Wrestling-Experte bezeichnen. Und AEW holt mich jedes Mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, weil bis ich das nicht einmal bei 10 Matches zu 100% richtig habe, werde ich einen Teufel tun und irgendwie das Gegenteil behaupten. Spaß beiseite. Damit haben wir jetzt praktisch alle Matches des Abends durch. Ich habe ja schon sowohl im Intro gesagt, als auch wahrscheinlich ungefähr 6 Mal in diesem Podcast, dass ich diesen Pay-Per-View gut fand, nicht überragend, und es mir einfach bei manchen Matches so ein bisschen das gewisse etwas gefehlt hat. Also es war gut, es war natürlich, und das muss man immer dazu sagen bei AEW, dieses Niveau der Pay-Per-Views ist so wahnsinnig hoch, dass es immer ein Jammern auf hohem Niveau ist. Und so ist es halt auch wieder. Also wir hatten 9 Matches in der Main-Show, die alle irgendwo zwischen gut und überragend waren. Und wenn man das vielleicht mit Ich will jetzt eigentlich gar keinen WWE-Vergleich machen, aber wenn man das mit anderen Company vergleicht, dann ist das halt ein Niveau, was man fast, in Klammern gesetzt, nirgendwo anders bekommt. Hm. Und das ist stark. Aber es hat mir irgendwie so ein bisschen dieses Große gefehlt und so ein bisschen auch dieser Aufbau vielleicht schon für World's End, weil man in vielen Matches, haben ja beispielsweise Julian und ich in der Vorwoche, viel Rätselraten betrieben, wie kann man das booken, um da und da und da hinzukommen. Das ist gefühlt fast alles nicht passiert. So viel punkto Pseudo-Experte, Stefan. Aber dementsprechend bin ich auch nicht so 100% zufrieden, einfach weil, ja, wie gesagt, mir so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt hat. Ich habe dich jetzt am Anfang des Podcasts, bevor wir halt in den Pay-Per-View gestartet sind, ja schon gefragt, wie du die Preview, oder nicht die Preview, den Aufbau fandest. Und jetzt vielleicht auch nochmal gerade die Frage für dich dann mehr oder weniger abschließend zum Pay-Per-View, um den Bogen dann wieder zu spannen. Spannt man den Bogen? Nee, den Kreis zu spannen. Ja, man spannt den Bogen, aber man schließt den Kreis. Man schließt den Kreis, den möchte ich schließen. Ja. Was ist denn jetzt so deine Meinung zu Full Gear? Teilst du das mit mir oder würdest du das irgendwie besser, schlechter sehen? Nö, ich gebe dir recht. Also ich glaube, über die Wrestling-Qualität brauchen wir wenig Worte verlieren. Bis auf unsere TikToker war das wirklich sehr, sehr ordentlich. Das Frauenmatch war wirklich, wirklich gut. Hat für vieles entschädigt, was der Frauendivision in der letzten Zeit so ein bisschen abging. Ich habe ja schon gesagt, es machte den Eindruck eines Übergangs-Pay-Per-Views. Aber für mich haben sie das zumindest mit dem Main Event echt ganz cool gelöst, weil so, man kann jetzt darüber diskutieren, wie unlogisch dies, das und jenes ist, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man bei AEW selber merkt oder das eingeplant hat, dass das alles noch nicht logisch erscheint, was nämlich heißt, dass ich es erklären muss in den nächsten Wochen. Darauf hoffe ich jetzt zumindest, weil sonst kann man auf jeden Fall auf die Promotion so ein bisschen draufhauen. Aber da hoffe ich jetzt einfach drauf, dass das jetzt einfach der Anstoß war, um ein paar Dinge aufzuklären und anzustoßen in Richtung World's End. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten viel verwaltet, viel im Übergang. Ich hoffe, dass man für Lashley und Co., dass man da gut weitermacht, würde ich mich sehr darüber freuen. Genau, und insgesamt war es vielleicht sogar der schwächste Pay-Per-View dieses Jahres, einfach weil es mehr Übergang war. Und wenig so aufgebaut war, dass man dem richtig krass entgegengefiebert hätte. Da könnte ich jetzt, glaube ich, noch nicht mal ein Match nennen, wo ich sage so, boah, da bin ich gespannt, wie das zu Ende geht. Ich war persönlich ja mit Wrestle Dream wahnsinnig kritisch, deswegen würde ich da jetzt zumindest noch Full Gear als kleines Bergauf sehen, aber gut, das ist natürlich was wahnsinnig Subjektives. An der Stelle könnten wir jetzt natürlich den Podcast zumachen, aber ich habe es ja auch schon eben gesagt, die Gruppen des Continental Classic wurden gestern, also für uns ist gerade Montagnachmittag, gestern am Sonntag bekannt gegeben. Und dadurch, dass der nächste Podcast ja auch erst nächste Woche Montag, Dienstag, spätestens Mittwoch erscheinen wird, haben wir natürlich jetzt noch die Gelegenheit, kurz drüber zu sprechen, bevor wir in die ersten Matches reingehen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben wieder die beiden Gruppen bekommen, die Blue League und die Gold League. Und wie letztes Jahr sind da jeweils sechs Kontrahenten drin, die alle einmal gegeneinander antreten werden in einem Punktesystem, also beispielsweise, also wie um Fußball eine Tabelle zu vergleichen, Sieg gibt 3 Punkte, ein Unentschieden, also ein Time Limit Draw oder ähnliches, 1 Punkt für beide und eine Niederlage natürlich 0 Punkte. In der Blue League haben wir dann selbstverständlich den Champion, also den Continental Champion, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Daniel Garcia, der als TNT Champion teilnimmt, Mark Briscoe, Shelton Benjamin und Beast Mortos. Und in der Gold League haben wir Darby Allin, Claudio Castagnoli, Will Ospreay, Ricochet, Brody King und Juice Robinson. Mein erster Eindruck war, schwächeres Tableau als erwartet. Also versteht mir nicht falsch, das werden alles sehr gute Matches. Wir haben 12 wirklich gute Worker drin. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so gut besetzt an, wie es sein könnte und wie ich vielleicht auch schon natürlich wieder meine Hirngespinste in den letzten Tagen hatte. Also folgende Namen wären theoretisch möglich gewesen, wenn sie auch vielleicht in anderen Storylines drin sind, aber die jetzt praktisch fehlen. Das wären halt Hangman, Jay White, MJF, Swerve Strickland, Bobby Lashley, Orange Cassidy oder Adam Cole, die man alle theoretisch hätte einsetzen können, weil alle fit sind, alle kein Champion sind und alle grundsätzlich verfügbar wären. Und man kann ja auch die mögliche Storylines in dem Turnier weiterführen, aber die sind alle so ein bisschen fehlend. Und im Turnier haben wir jetzt halt viele Leute, denen ich halt ehrlich gesagt keine Siegchancen geben würde. Also, wenn jetzt nicht gerade Daniel Garcia als TNT-Champion noch einen zweiten Titel holen soll, um die Dinger dann zu vereinigen, wären für mich jetzt die einzigen wirklich realistischen Kandidaten Okada mit einer Verteidigung, und daran glaube ich schon nicht so ganz, oder das von mir eben schon angesprochene Finale Kyle Fletcher oder Will Ospreay. Deswegen schreit es für mich halt, wie gesagt, nach dem Finale Fletcher gegen Will Ospreay. Ansonsten wäre natürlich logisch, wenn keiner von beiden drin steht, aber dann wäre mir schon in manchen Gruppen so ein bisschen das Fragezeichen, wer dann reinkommt, weil wenn Ospreay aus der Gold League nicht ins Finale kommt, dann müsste es schon Darby Allin werden wahrscheinlich, der bei World's End in unserem Fantasy-Booking gegen Jon Moxley antritt. Und dann hätten wir schon nur noch Claudio Castagnoli, Ricochet, Brody King oder Juice Robinson. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß nicht genau, was man hier vorhat. Also abgesehen von Will Ospreay gegen Fletcher im Finale, fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, wer das sein könnte. Du hast aber eben schon gesagt, dass du beide nicht als potenzielle Sieger siehst. Deswegen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich beim Finale widersprechen würde. Okay, dann tut mir das leid. Also ich würde auch einen anderen Sieger, denn ich persönlich glaube, man hat Okada über die letzten Wochen und Monate ja immer wieder als den Turnierwrestler der Welt overgebracht, dass das für mich irgendwie momentan so mein Favorit ist, der das Turnier halt auch gewinnt. Und da könnte man natürlich Ospreay oder auch Ricochet oder vielleicht sogar Brody King, keine Ahnung, könnte ich mir da als Gegner vorstellen, aber für mich ist Okada schon der Favorit. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, Fletcher gegen Ospreay kannst du wunderbar auch machen. Aber ich persönlich glaube, dass Okada das gewinnt, ist jetzt einfach mein Pick, einfach weil man da so viel Promo rein investiert hat, um ihn halt so als Turnier-Wrestler overzubringen, der ja schon in Japan, ich weiß gar nicht, ich will jetzt mein Unwissen gar nicht zur Schau stellen hier, aber der hat ja schon einiges gewonnen, da auch an Turnieren und so. Deswegen glaube ich, dass er diesmal das Turnier gewinnen wird. Dann erstmal schön, ich wollte natürlich jetzt keine Worte in den Mund legen, aber dann schlägt es ja zumindest eine ähnliche Kerbe rein. Ich weiß nicht, ob du mir da jetzt eine Aussage zustimmen würdest, von den 12 Leuten, die wir da drin haben, würde ich Garcia als potenziellen Sieger ausschließen, solange er den TNT-Titel nicht währenddessen verlieren sollte. Darby Allin, weil er nicht, glaube ich, bei World's End in diesem Match drinstehen wird. Und dann haben wir halt für mich potenziell Okada, Fletcher, Ospreay, die zwei, die sich praktisch aus anderen Gründen eliminieren, und dann halt 7 Leute, wo ich glaube, dass sie, also wo es mich schon fast wundern würde, wenn sie ins Finale kommen würden. Ja. Also vor allem in der Blue League. Ich glaube, aus der blauen Gruppe sind es Okada oder Fletcher und aus der goldenen Gruppe sind es Ospreay, Ricochet und vielleicht Brody King. Ganz eventuell, aber eher Ospreay oder Ricochet, weil ich denke, Ricochet, Okada könntest du bringen und Fletcher gegen Ospreay halt auch. Ne? Und also für alle, die jetzt sagen, der Typ hat ja gar keine Ahnung. Wenn du zu viele gute Leute drin hast, dann musst du denen natürlich auch zu viele Niederlagen irgendwie zuschreiben. Stimmt auch irgendwo. Aber ich hätte gesagt, je nachdem, wie man es macht, dann kann man ja trotzdem die Leute mit einigen Siegen darstellen und ein, zwei Unentschieden und dadurch die einfach Zweiter, Dritter in der Gruppe werden lassen und dadurch halt ausscheiden. Also ich glaube nicht, dass man, wenn du jetzt ein, zwei, drei namhaftere Leute drin gehabt hättest, denen so viele Niederlagen hättest geben müssen. Also das hätte man ja alles irgendwie nicht clean gestalten können oder mit Unentschieden halt punktetechnisch so regeln, dass sie nicht Erster werden. Und halt von den, keine Ahnung, 5 bis 10 Namen, die ich eben genannt habe, die potenziell hätten drinstehen können, hätte ich auch nicht gesagt, dass alle drinstehen sollen, aber vielleicht so 2, 3 mehr, um einfach jetzt nicht die Situation zu haben, die wir gerade haben, dass wir beispielsweise in der Blue League mit Garcia, Briscoe, Benjamin, Beast Mortos 4 Leute drin haben, wo ich wirklich, wirklich nicht dran glaube, dass sie dieses Ding gewinnen können. Aber nächsten Podcast werden wir auf jeden Fall schon die ersten Matches reviewen können. Ich glaube, es gibt jetzt noch keine Ankündigung für Dynamite. Also zumindest stand jetzt der Aufnahme noch nicht. Das kann sich jetzt natürlich noch ändern in den nächsten 1, 2 Tagen. Aber dann werden schon die ersten Punkte vergeben sein und vielleicht kann man dann ja schon ein bisschen eine Richtung erkennen. Und damit wären wir, glaube ich, inhaltlich durch, wenn du nicht noch was hast. Nee. Dann selbstverständlich noch die Grüße an Rivera und Tobi180, die mich an meinen veralteten Wortwitz erinnert haben. Stichwort Penelope Ford könnte auch ihren Nachnamen in VW abändern. Einen Tag nach Release wurde dann gesagt, dass Ford knapp 3000 Stellen streichen möchte. Also das Unternehmen, nicht die Wrestlerin. Punkto schlecht laufen. Das hätte ich wirklich nicht antizipieren können, aber habt ihr natürlich vollkommen recht. Rivera hat auch noch ein paar Tipps abgegeben, die auch relativ ähnlich waren mit denen von Julian und mir. Ich bin mir gerade nicht sicher, ich schaue das gerade mal kurz live nach, aber an einem Punkt hatte Rivera was anderes gesagt als wir, wodurch er dann, glaube ich, gegen uns zumindest verloren hat. Nämlich, er war für Jack Perry und das waren wir nicht. Und kennt sich ja gar nicht aus. Das hast du jetzt gesagt. Aber auch beispielsweise, wo man dann sagen kann, dass es nicht nur an unserer Unfähigkeit liegt, auch ein Rivera hat beispielsweise Will Ospreay als Sieger getippt. Ja, ich glaube, das hat jeder. Ich glaube, das hat jeder. Aber Julian war, glaube ich, besser als ich im Tippen, weil er für Jay White war und ich Hangman. Und ich glaube, Julians einziger Fehler war Will Ospreay und den Rest hatte er richtig, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also Lob an Julian an der Stelle. Grüße gehen auch noch ins Board zu Michi, der auch gesagt hat, dass er von den Weeklies immer weniger Fan ist. Auch wenn er gesagt hat, dass Full Gear sicherlich super wird und ich glaube, das kann man ganz gut unterschreiben. Der Aufbau war mit Sicherheit nicht perfekt. Ich kann verstehen, dass die Weeklies, gerade Rampage und Collision, einfach schwächer werden. Dynamite, auch die Go-Home-Ausgabe, fand ich wirklich sehr schwach. Der Pay-Per-View war eben gesagt, an sich natürlich gut und wrestlerisch wahrscheinlich sogar sehr gut. Was natürlich auch der Grund war, dass wir auf die Weeklies nicht so ganz eingegangen sind. Bei YouTube gab es dann noch ein Stabil von Meister Propper, wie immer. Vielen Dank dafür. Ja, damit sind wir mehr oder weniger mit dem Podcast heißt das, was wir hier machen, durch. Könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Full Gear gesehen habt. Wart ihr kritischer als wir oder positiver? Hattet ihr noch irgendwas auf dem Herzen, worauf wir jetzt vielleicht nicht eingegangen sind? Immer gerne rein in die Kommentare. Wir lesen uns das natürlich immer durch und ihr bekommt natürlich diese wundervollen Grüße am Ende des Podcasts. So, ansonsten, wenn du nichts mehr hast. Nein. Okay, wünsche ich euch wie immer viel Spaß mit den anstehenden Weeklies. Wir starten praktisch bei Null, also World's End muss natürlich ab jetzt aufgebaut werden und die wenigsten Matches stehen wahrscheinlich Stand jetzt fest. All unsere Kritik kann natürlich in der Woche schon wieder verflogen sein, vielleicht gibt es auf alle offenen Fragen sehr gute Antworten. Werden wir sehen. Wir werden es nächste Woche natürlich wieder besprechen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Stefan. Nochmal ein We Heard People in die Runde und dem David überlasse ich das letzte Wort. Tschüss. Ja, ich hoffe nicht nur, dass es auf die offenen Fragen Antworten gibt. Ich muss sagen, wenn es darauf keine Antworten gibt, fliege ich nach Amerika und haut Tony Khan eins auf die Nase. In diesem Sinne, macht es gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.